Film, einer der besten Blockbuster, Action, Fantasy, Science Fiction, whatever, Mashups der 80er Jahre. Nein, von den Cartoon-Sounds bis zum Cowboy, alles ist grandios an diesem Film. Du drehst das jetzt nur auf, damit du mir eins reinwürgen kannst. Nein, das stimmt da gar es ist, nicht. Ich habe dir den Film vorgeschlagen, das ist ein absoluter Muss-man-sehen-Film. Herzlich willkommen, meine Leute da draußen, hier wieder in meiner Küche. Es ist, als wäret ihr physisch anwesend. Jedenfalls ist Plor physisch anwesend. Hallo Plor. Kommt es mir nur so vor, da klingst du von Woche zu Woche mehr nach einem Radiomoderator. Ich versuche die Morningshow irgendwie zu evozieren. Es ist überhaupt nicht mein Ding, ne? Ich bin Podcaster, ich habe mit Radio nichts am Hut, ich habe auch nie Radio gehört. Ich finde Radio... Ich muss dich hier kurz unterbrechen, eine Werbepause für unsere... Okay, jetzt hören weiter. Und dann fällt mir wieder nur das Musterhaus... Küchenfachgeschäft ein, weil das einfach so Meme geworden ist. Ja. Aber ich wette mit dir, auch das habe ich nie original im Radio gehört, sondern nur im Nachgang so als Gag über Radiowerbung. Nein, Radio ist schrecklich. Schreckliches Genre, schreckliches Medium, überhaupt nicht meine Welt. Und ich bin froh, dass wir kein Radio machen, sondern Podcast. Klassikradio ist doch großartig, wenn keiner labert, sondern die ganze Zeit nur... Okay, maybe, das vielleicht. Aber ich bin froh, dass wir kein Radio machen, sondern Podcast und hier ganz gemütlich entspannt sitzen, keine Uhr im Hintergrund ticken haben. Keine Sponsoren haben, die wir irgendwie alle unterbringen. Ich weiß, dass ich das alles jetzt im Hintergrund irgendwie einspielen werde. Und dass wir einfach unser Ding durchziehen können. Und dieses Ding besteht darin, dass wir uns gegenseitig Filme an den Kopf werfen und sagen, Alter, du musst diesen Film gucken, egal ob du willst oder nicht. Und wir wechseln uns ab von Woche zu Woche. Mhm. Diese Woche war ich dran. Ja, du durftest mir was entgegenwerfen. Und ich habe keine Ahnung, wie du drauf gekommen bist. Ich glaube, du musst mir das nochmal genauer erklären. Ja. Heute kommt es auf die inneren Werte an, sagen wir so. Definitiv. Also das Ding ist ja, dass ich tatsächlich Johannes ganz gerne mal mit so sehr, sehr verqueren, surrealen, merkwürdigen Filmen quäle. Ja. Und dabei auch ganz tief absteige in die europäische Arthouse-Geschichte. Mhm. Und heute ist kein anderer Film dran, sondern genau das. Und manchmal sage ich so, heute machen wir Blockbuster. Heute gehen wir tief ins 80er-Jahre-Kino und gucken sowas wie Commando mit Arnold Schwarzenegger. Oh Gott, ja. Und auch für diese Woche habe ich einen Blockbuster vorbereitet, nämlich Inner Space, die Reise ins Ich aus dem Jahr 1987 von Joe Dante, produziert von Steven Spielberg. Mhm. Also man könnte meinen, mehr Blockbuster geht eigentlich nicht und mehr Popcorn geht auch nicht. Und wie Johannes das gefunden hat, werden wir im Laufe der Episode rausfinden. Aber ich steige einfach mal ein mit einem kleinen Text, den ich vorbereitet habe, damit wir auch alle wissen, worum es geht. Ja. Der Traufgänger Tuck Pendleton hat wegen seines exzessiven Lebenswandels sowohl seine Freundin als auch seinen Job bei der Marine verloren. Ganz kurz, kannst du Draufgänger bitte jetzt jedes Mal so sagen? Während der ganzen Episode? Bei diesem Protagonisten muss man das so sagen. Draufgänger? Also macht er das, was man als 80er Jahre Traufgänger in einem solchen Fall eben macht. Er nimmt an einem riskanten Experiment teil, bei dem er auf mikroskopische Größe verkleinert wird und anschließend einem Hasen injiziert werden soll. Leider wird mitten während des Experiments das Labor überfallen und Tucker landet nicht im Körper des Kaninchens, sondern in dem des neurotischen Hypochonders Jack. Und der macht, was ein 80er Jahre Nerd nun mal macht, wenn er in einen Actionfilm gezogen wird. Panik schieben, hysterisch sein, durchdrehen. Dank Tucks Überzeugungskünste und der Hilfe der Journalistin Lydia wird Jack dann doch noch zu so etwas wie einem Actionhelden. Denn immerhin gibt es einen MacGuffin hinterher zu jagen. In diesem Fall ein Computerchip, der Tuck wieder auf seine Normalgröße bringen kann. Und im Weg stehen eine nymphomanische Wissenschaftlerin, ein stummer Killer-Cyborg, ein Bond-Bösewicht und ein hedonistischer Cowboy. Die Reise ins Ich aus dem Jahr 1987 ist Popcorn-Kino vom Feinsten. Vor allem Popcorn-Kino aus einer extrem filmemacherfreundlichen Produktion. Und damit dann doch um einiges bizarrer als das, was man sonst als Blockbuster aus dieser Zeit zu sehen bekommt. Und da ich in diesem Film tatsächlich wenig Tiefe, aber dafür umso mehr Spaß finde, lasst uns doch einfach mal zusammen ein bisschen Spaß haben. Oder hast du schon wieder was zu meckern, Johannes? Natürlich. Den ganzen Film über habe ich zu meckern. Nein, tu mir das nicht an. Aber ich habe auch Spaß. Es ist ein Fest. Dieser Film ist pure Joy. Und das liegt natürlich daran, es ist natürlich Popcorn-Kino. Es ist ein wirklich klassischer Action-Science-Fiction-Comedy-Mashup, aus wie man ihn kennt aus der Zeit. Wobei, gar nicht so sehr, darauf werden wir auf jeden Fall noch zu sprechen kommen. Ja. Es ist ein Film, der sich Gott sei Dank nicht zu ernst nimmt. Und aber es ist halt auch ein Film, der, wie ich schon gesagt habe, in so einem filmemacherfreundlichen Umfeld entstanden ist. Und das liegt vor allem an der Produktion von Steven Spielberg. Mhm, und stimmt, die hat ja. Joe Dante extrem viel Freiheiten gegeben, die er bei einem großen Studio wie Universal oder Warner Bros. Zu der Zeit nicht so gehabt hätte. Und dadurch konnte der teilweise einfach mal, keine Ahnung, ich stelle es mir so vor, dass er ständig eine Line Cokes gezogen hat aber wer? Und gesagt hat, wir brauchen einen Cowboy. Und dann hat irgendjemand von der Produktion gesagt, aber Joe, es ist kein Western, es ist Science Fiction oder Comedy, ich weiß es nicht, aber es ist kein Western. Egal, gib mir einen Cowboy. Und daneben steht Steven Spielberg, milde lächelnd und sagt so, ach ja, so war ich auch, als ich angefangen habe. Aber kann ein Film nicht vielleicht eher daran wachsen, dass man ihm ein bisschen Railguards gibt und sagt, hier, vielleicht machst du eher das und vielleicht zwei Bösewichte weniger. Wir brauchen einen Cowboy und eine Traumsequenz im Supermarkt. Ist mir scheißegal, ob das irgendwie Sinn macht. Und ich will dich verkleinern. Und wir haben doch diesen Cyborg. Was, wenn der plötzlich einen Vibrator am Arm hat? Ich liebe alles an diesem Film, genau deswegen. Es ist komplett drüber. Es ist komplett durch und es ist teilweise auch wirklich ohne Sinn und Verstand und es ist so wild durch die Genres, dass man gerade ganz oft gar nicht weiß, wo man gerade ist. Aber es ist geil. Ich muss leider sagen, so drüber, dass ich sagen könnte, okay, ich lass einfach los und hab Spaß, ist er dann auch nicht, leider. Wirklich nicht? Nein. Da fehlt ihm eine Spur Drüberness, dass ich sagen kann, ach, was soll's, mir doch wurscht. Ich denke die ganze Zeit trotzdem drüber nach, ob er sich vielleicht doch ernst nimmt oder nicht oder was da los ist. Wenn man den Protagonisten, diese Karikatur von einem 80er-Jahre-Helden ist, wenn man dem schon den Namen Tuck Pendleton gibt, allein wenn man diesen Namen hört, weiß man doch schon, dass da nichts ernst gemeint sein kann. Ja. Und wenn er dann zur Verkleinerung durchs Labor geht und einmal diese eine Wissenschaftlerin so random abknutscht mit der anderen ein Selfie macht, also 80er-Jahre-Selfie mit Polaroid, ja. Ey, das ist nichts, aber auch wirklich gar nichts irgendwie ernst gemeint. Aber dann sind die Special Effects wieder so gut, dass ich denke, hä, wieso? Wozu? Oh ja. Ja, und das ist natürlich auch so ein Spielberg-Ding, ne? Ja, total. Also Spielberg war, glaube ich, genau zweimal am Set. Und zwar zweimal am Set, um sich nur die Special Effects anzuschauen. Und zwar Set im Sinne von, ich gehe zur Industrial Light and Magic, wo die Special Effects gemacht wurden. Und gucke mir das an und sage, ja, sieht doch gut aus, der Film wird schon. Und ich weiß nicht, ob er sich damit einen Gefallen getan hat oder ob er das gut fand oder nicht. Also ja, der Film ist irgendwie unterhaltsam und spaßig und so weiter, aber ich bin so hin und her zwischen, ich will für einen Podcast auch ein bisschen Substanz haben dann, wenn ich mit dir darüber rede. Verstehe ich absolut. Wir wollen nicht nur 10 Minuten lang sagen, ja, mach Spaß, guckt ihn euch an, sondern ich will halt auch gucken, wie viel, weiß ich nicht, gibt es eine Charakterentwicklung oder sowas? Was will mir der Film sagen? Was kann ich für mich mitnehmen und in welchem politischen Kontext bewegt sich? Ja, genau. Nein, scheiß drauf. Und Charakterentwicklung, hey, du hast hier die perfekte Charakterentwicklung. Das ist keine Entwicklung. Vom Nerd, das ist ein Sprung. Vom neurotischen Nerd zum... Ich bin ein Actionheld. To the rescue. Oh, er heißt Jack. Entschuldigung. Er heißt... Ich muss kurz gucken, wie das Puttler ausgesprochen wird. Er heißt Jack Putter. Er hat auch so einen Actionheldennamen, aber sie schaffen es irgendwie, diesen Jack Putter zu einem Jack Putter zu machen. Genau. Und im Laufe des Films dann zu einem Jack Putter to the rescue zu entwickeln. Es ist keine Entwicklung, Flo. Es ist überhaupt keine Entwicklung. Erzählen. Nein, sie macht auch überhaupt keinen Sinn. Aber trotzdem sind wir voll auf seiner Seite. Und wenn er dann am Schluss dasteht, geheilt, einfach dadurch, dass er ein bisschen Tuck Pendleton in sich haben durfte. Ja, genau. Und dann zu seinem Doktor sagt, ich bin geheilt. Und zu der Frau sagt, die er die ganze Zeit daten wollte, fuck you. Und zu seinem Chef sagt, danke, nein, ich bin weg, ich bin raus. Mm. Dann ist das alles, was wir brauchen, um voll auf seiner Seite zu sein. Er hat gleich das nächste Problem an der Backe, aber das ist das Problem des zweiten Teils, den es zum Glück nicht gab. Hey, aber gut. Nein, dieses Ende hat niemals einen zweiten Teil im Sinn. Wenn man so ein Ende macht, dann will man keine Fortsetzung sehen, sondern dann sagt man, damit entlassen wir das Publikum in die Freuden, die es einfach in so einem Abenteuer gibt. Wollen wir mal ein Stückchen zurückgehen? Ja. Ich gebe dir erstmal Tee, Plor. Wie wär's denn? Oh ja, bitte. Tee? Ein bisschen Tee, weil ich glaube, Kaffee oder so wäre jetzt echt nicht gut, weil ich sowieso schon so aufgekratzt bin durch diesen Film. Dann erzähl du uns doch was derweil von Fantastic Voyage. Fantastic Voyage, ja. Und das ist, ich springe jetzt wirklich weit zurück. Jetzt höre ich nämlich ein bisschen was von meiner Kindheit. Ich habe sowohl Fantastic Kindheit. Voyage, als auch diesen Film gesehen. Und Fantastic Voyage, als ich relativ jung war, wahrscheinlich zu jung für so einen Film, der jetzt auch nicht krass ist, aber es ist halt, ist Fantastic Voyage, ist halt eigentlich so ein bisschen so ein campy Science-Fiction-Film aus den 60ern. Und ich habe den gesehen im Zuge eines Filmabends des ZDF-Wunschfilms. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt. Ihr kennt das alle nicht, ihr seid alle zu jung. Ich kenne das noch, Johannes kennt das vielleicht auch noch. Ja. Das ZDF hatte ein Programm, das hieß Wunschfilm und das lief immer... Wenn du schon mit die junge Generation ansprichst, Thor. Erklär doch mal, was der ZDF ist. Alle 4 Wochen oder so lief das. Und zwar wurden Trailer gezeigt zu 3 Filmen und man konnte anrufen für diese Filme. Und wir haben tatsächlich das ein paar Mal gemacht als Familie, dass wir geguckt haben, wie sehen die Trailer aus. Mhm. Und dann lief die Fantastische Reise zusammen mit dem Trailer für Frühstück bei Tiffany. Was? Und den 3. Film weiß ich nicht mehr. Und meine Eltern haben aber gesagt, okay, Fantastische Reise ist geil, wenn der Film gewählt wird. Wenn der Film gewählt wird, dann dürft ihr mitgucken. Wir waren 3 Kinder, ich war der mittlere. Okay. Das heißt, es gab auch noch eine jüngere Schwester, einen älteren Bruder. Und dass wir alle 3 gucken dürfen, dafür muss die Fantastische Reise gewählt werden. Wahrscheinlich, weil Frühstück bei Tiffany zu viel Sex und Rassismus war. Zu viel Rassismus vor allem, ja. Und dann haben wir da wirklich angerufen und saßen da und haben wirklich mitgefiebert, dass das Ding gewählt wird. Und ich weiß noch, wie ich da saß als 9-Jähriger, 8-Jähriger, ich weiß es nicht. Ja. Und dachte, oh bitte, bitte lass diesen Film gewinnen. Der Trailer sah nämlich auch tatsächlich geil aus. Okay. Und dann hat er gewonnen. Und dann haben wir diesen Film geguckt. Und das war mein erster Watch von Fantastic Voyage. Mhm. Und ich glaube, ich habe den danach auch vielleicht noch einmal gesehen und vielleicht auch noch 2-mal, aber nicht sonderlich oft. Und es ist ein Science-Fiction-Film aus den 60ern. Und im Gegensatz zu diesem Film nimmt er sich ernst. Er hat auch Oscars gewonnen. Und zwar für die besten Special Effects, die für die Zeit wirklich beeindruckend sind. Ja. Und für das beste Szenenbild. Und es spielt die bezaubernde Raquel Welch mit. Also mehr will man eigentlich nicht. Ja. Und er war auch ein Semi-Erfolg. Jetzt auch nicht so groß. Es war halt, er hat so ein bisschen was Trashiges. Als ich den das letzte Mal gesehen habe, dachte ich, oh, das ist schon eher so ein, es ist kein Exploitation-Film, aber es ist ein Film, der sich ein bisschen zu ernst nimmt. Ja, okay. Und den man heute nicht mehr so ernst nehmen kann. Das heißt, man sieht immer so ein bisschen die Albernheiten drin. Ja. Aber dieses Fantastic Voyage, in dem halt auch Menschen auf mikroskopische Größe geschrumpft werden und in dem Fall in einen Spion initiiert werden aus dem Ostblock. Natürlich, was sonst? Ein tschechischer Wissenschaftler, der, glaube ich, vergiftet wurde oder so. Auf jeden Fall müssen sie ihm helfen. Und es geht nur, indem sie auf mikroskopischer Größe in seinem Gehirn irgendwas machen mit Lasern und so. Okay. Und sie haben natürlich auch einen Verräter an Bord. Und das wird dann nachher offenbart. Und großer Plot-Twist. Oh mein Gott, er war die ganze Zeit der Verräter. Nein. Und sie fliegen dann durch seinen Körper, um ihn zu heilen. Und der Film ist Inspiration für die Reise ins Ich. Die Reise ins Ich war tatsächlich wohl im ersten Draft von dem, dessen Namen man gar nicht mehr hört, der das erste Drehbuch geschrieben hat. Trotzdem einmal gesagt, Chip Rosa, war es eigentlich ein Rip-Off davon. Genau. Und das Produkt hier hat aber nicht mehr viel damit zu tun, weil im Fantastic Voyage spielt die ganze Zeit im menschlichen Körper. Und der Mensch, in dem sie drin sind, liegt auch im Koma. Das heißt, alles, was an Action und Spannung erzeugt wird, sind irgendwelche Sachen, Bedrohungen, die der menschliche Körper für die Leute in diesem U-Boot hat. Okay. Das erste Draft von Chip Prosa hat er ja selber als schrecklichen Rip-Off und langweilig und schlecht bezeichnet. Ja. Wird aber trotzdem nicht müde zu sagen, dieser Film, der es geworden ist, der hat nichts mit meinem Drehbuch zu tun. Was soll das? Und ich frage mich, entscheide dich mal. Ja. Das und eine oder das andere. Und ich denke, Gott sei Dank, weil ich glaube, so einen pathetischen Film, in dem man die ganze Zeit das Gefühl hat, Fantastic Voyage 2 oder 1,5 zu sehen, ich weiß nicht, ob ich das will. Und ich finde die Idee, ein Buddy-Movie zu machen, weil das ist ein Stück, also in diesem Film sind sehr viele Genres, aber eins ist natürlich Buddy-Movie, bei dem die Buddies oder die Leute, die Buddies werden, nie zusammen sind, die nie zusammen vor der Kamera stehen. Wo der eine im Arsch des anderen steckt. Genau, wo der Arsch im einen des anderen, allein diese Idee finde ich schon genial. Und das ist ja auch eine von den Ideen, die beim Pitching und beim Brainstorming aufgekommen sind. Was wäre, wenn wir Dean Martin in den Körper von Jerry Lewis initiieren? Und genau das ist es dann auch, ne? Ich finde, man sieht tatsächlich den Jerry Lewis-Vergleich mit Martin Short. Martin Short ist aber auch großer Fan von Jerry Lewis einfach gewesen. Und es war auch die große Nummer von Martin Short. Martin Short hat Jerry Lewis gespielt. Ja, genau. Genau, großer Saturday Night Live Star, ja, den man hierzulande wahrscheinlich damals deswegen gar nicht so kannte, weil diese Fernsehstars aus SNL, die waren in Deutschland nicht so bekannt, weil SNL lief einfach, keine Ahnung, irgendwo im Nachtprogramm mal auf RTL oder so oder auf MTV. Echt? Haben die das hierher überhaupt? Es gab von... Synchronisiert oder was? Genau, es gab eine unsynchronisierte Variante auf irgendeinem Sender irgendwo sehr tief in die Nacht verbannt. Das heißt nicht um 12 Uhr, sondern deutlich später. Ja. Und heute ist er eventuell bekannter, weil er dieses Only Murders at the Building hat. Genau, genau. Only Murders in the Building, glaube ich, hieß das Ding. Ich hab ein paar Folgen davon gesehen und fand es gar nicht so richtig gut, muss ich sagen. Es ist so ein Impro-Theater-Comedy-Zeug, ne? Nein. Nein? Ah. Nee, das ist ein ganz normal scripted Comedy. Ah, okay, alles klar. Dann habe ich einfach nur ein paar, dann habe ich den Titel genommen und da einfach weitergesponnen, was es sein könnte und für mich verbucht. Habe ich kein Interesse dran. Ja, es ist auch gar nicht so. Also es ist nett irgendwie, aber naja. Und Martin Short und Dennis Quaid, das kommen wir auch gleich, spielen hier was zeigt, wie sich so ein bisschen, und das finde ich, wenn du schon Substanz willst, worüber wir reden können, wie sich im 80er-Jahre-Kino so ein bisschen das Action-Paradigma gewandelt hat. Mhm. Die Leute hatten keinen Bock mehr auf die gestellerten Hünen à la Schwarzenegger und Stallone. Mhm. Ja, okay. Wir sind im Jahr 1987. Mhm. Die Leute haben aber auch schon angefangen, so ein bisschen müde zu werden, was die Draufgänger betrifft. Namentlich vor allem Tom Cruise in Top Gun. Mhm. Und dann hat er auch diesen Rennfilm gemacht. Und so 80er-Jahre James-Bond-Variationen waren auch so sehr so der Draufgänger, der so ein bisschen cool ist, so ein bisschen lässig, der jede Frau rumkriegt, der gleichzeitig aber auch ein Alkoholproblem hat. Ganz wichtig, ein Draufgänger aus der Zeit braucht Alkoholprobleme. Mhm, und darüber muss man auch ganz viele Witze machen. Und das merkt man auch, dass das schon so ein bisschen angefangen hat, old zu werden. Na, Bruce Willis ist natürlich auch groß, also stirbt langsam, ist auch so ein Draufgänger-Typ. Ja. Und da haben wir zum einen diese Ironisierung, die dann im 90er-Jahre-Kino ganz stark wird, dass diese Actionhelden extrem ironisiert werden, bis zu dem Punkt, dass Stallone und Schwarzenegger sowas spielen wie Rob oder meine Mami schießt oder Last Action Hero, wo sie sich komplett selbst auf die Schippe nehmen. Und zum zweiten, dass der Nerd zum Kinostar wird. Ja. Leider natürlich noch in der Form, in der vor allem der Nerd, in der viele Witze über den Nerd gemacht ganz werden. Ganz genau das, ja. Aber das haben wir ja auch bis in die 2000er rein, bis in Big Bang Theory. Es ist so. Dass der Nerd vor allem als Witzfigur dient und eher so in den letzten 10 Jahren hat sich das nochmal gewandelt, dass der Nerd plötzlich der Coole war und man Filme guckt und sieht so einen Nerd und denkt, so möchte ich sein. Ja, wobei Big Bang Theory sich ja schon ein bisschen einen Schritt weiter gemacht hat irgendwie. So ein bisschen. Big Bang Theory wurde besser, als die Frauen dazugekommen sind. Da hat nämlich die Homophobie ein bisschen aufgehört. Nicht komplett. Mm. Big Bang Theory ist voll mit Sexismus, Homophobie wirklich ätzendem Humor. Aber als die Frauen dazugekommen sind und vor allem die Frauen, die nicht Penny waren, die nicht Blickfang waren, sondern Wissenschaftlerinnen und die einen Charakter gekriegt haben, da wurde es deutlich besser. Und dann wurde das auch ganz gut ironisiert, wie Nerds wahrgenommen werden. Aber ich finde, beide Rollen, sowohl der Draufgänger von Dennis Quaid, als auch der Nerd von Martin Short, der Neurotiker von Martin Short, man hat nie das Gefühl, dass der Film das zu ernst nimmt. Ne? Mhm. Die Figuren werden so überzeichnet und so teilweise so absurd dargestellt, dass ich sehe da so viel Ironie drin. Natürlich. Und natürlich haben wir die Tropes, wir haben voll die Klischees und so wie Takt drauf ist. Es sind so viele Klischees da drin. Ja. Ja, aber gleichzeitig wird es halt ständig gebrochen, weil der Film ständig Witze über sich selbst macht. Ja, aber auch die ganze Slapstick. Also ich meine, es ist ja volle Kanne Slapstick. Allein wie er am Anfang rausgeworfen wird, also Dennis Quaid verliert seine Freundin, wo ich nicht ganz verstehe, warum jetzt genau, aber man merkt halt, er ist irgendwie so ein Idiot, ne? Und sie hat keine Lust mehr auf ihn. und wie er dann seinen Fuß da in das Fenster fast hineinsteckt und sagt, guck mal hier, ich habe einen Aura-Weh. Ich habe meinen Zeh gebrochen. Besser dein Zeh als dein Herz. Einer von ganz vielen tollen Sprüchen aus diesem Film. Er ist ein Idiot. Er ist ein Idiot. Aber er hat einen schicken Arsch. Okay, wie auch immer. Was? Wann sehen wir seinen Hintern? Naja, er geht doch raus mit dem Handtuch und dann flieht sie mit dem Taxi und das Handtuch hat ein Taxi. Oh, du hast und wir haben einmal, also wenn dieser Film uns Eye-Candy liefert, dann tendenziell eher männlichen Eye-Candy. Nachher haben wir nämlich noch auch den fantastischen Robert Picardo als Cowboy. Halbnackt, Unterhose, Stiefel. Perfekt. Und er ist wirklich perfekt in der Rolle. Also wenn es Eye-Candy gibt, dann Eye-Candy für Leute, die auf Männer stehen. Nicht für Leute, die auf Frauen stehen. Und das ist ungewöhnlich für das 80er-Jahre-Kino. Ja, okay. Ja. Höchst progressiv. Aggressiv, was dieser Film hier macht. Ja. Oh, natürlich. Joe Dante wollte ja am Anfang den Film gar nicht machen. Ja, der hatte keinen Bock, weil das Originaldrehbuch so scheiße war. Ja, genau. Der hat gesagt, so einen Mist mache ich nicht. Joe Dante, ganz, ganz großartig, auch ganz wichtig für diesen Film. Joe Dante kommt aus dem B-Movie-Bereich und das merkt man diesem Film auch an, weil er ganz viel von diesen Nerd-Ideen aus dem B-Movie-Bereich mit reinbringt hat für als Hilfskraft für Roger Corman, für den B-Movie-König, der nie als B-Movie-König bezeichnet werden will, angefangen. Ja. Und hat dann Piranha gedreht. Und Piranha ist eine ganz witzige Geschichte, weil auf Piranha hat Universal drauf geguckt und hat gesagt, denen klagen wir den Arsch weg. Was? Was fällt denen ein? Piranha wurde 1978 gedreht. Okay. Nach Der weiße Hai. Ja. Und Universal hat gesagt, ey, die haben voll unsere Idee geklaut. Killerfisch. Das dürfen wir nur wir machen. Alter. Und dann hat Steven Spielberg gesagt, nee, Leute, ich habe diesen Film gesehen. Der ist sauwitzig und ihr verklagt den nicht. Ach, krass. Und Steven Spielberg hatte damals schon Amblin gegründet und hatte ein enges Verhältnis zu Universal. Und wenn Steven Spielberg zu Universal gesagt hat, Leute, den lasst ihr in Ruhe. Mhm. Joe Dante wusste das nicht, hat er viel später erst erfahren. Krass, okay. Wenn Steven Spielberg sagt, Leute, den lasst ihr in Ruhe, dann lässt Universal den in Ruhe. Das ist ja toll. Und dann hat Joe Dante über die 80er ist er halt so von dieser B-Movie-Schiene langsam ins Mainstream-Kino reingerutscht. Steven Spielberg kannte ihn, ohne dass Dante ihn kannte. Also Dante kannte ihn natürlich, Dante war ein Nerd. Ja, ja. Der hat alles geliebt, was es an Filmen gibt. Und Steven Spielberg hat mit ihm dann Gremlins gemacht, über den wir auch gesprochen haben. Stimmt, ja. Und der auch so eine Mischung ist aus, wir haben so ein bisschen B-Movie noch mit drin. Total, voll, ja, ja. Und gleichzeitig haben wir aber auch schon diesen Popcorn-Appeal. Und ich stehe auf diese Art von Film. Und Steven Spielberg selbst hat diese Art von Film nicht so gemacht, aber Steven Spielberg steht, glaube ich, auch auf diese Art von Film. Ja, auf jeden Fall. Das merkt man seinen Filmen, finde ich, schon an. Aber gibt es diese Art von Film noch oder ist das eine 80er-Jahre-Sache? Es ist vor allem eine 80er-Jahre-Sache. Und zwar, weil die großen Regisseure, die aus dem New Hollywood erwachsen sind, George Lucas, Steven Spielberg, auch Joe Dante, weil die damals mehr Narrenfreiheit gekriegt haben, weil die Studios gesagt haben, wir vertrauen euch, ihr macht es irgendwie. Ja. Und dadurch konnten die viel mehr noch so Reminiszenzen an die gute alte B-Movie-Zeit benutzen. Indiana Jones ist eigentlich das Beste. Ja, das stimmt, ja. So ein albernes Zeug, was da reingebaut ist und so viele Anspielungen auf wirklich aus so 60er-Jahre, 50er-Jahre Filme, die billige Abenteuerflicks waren. Star Wars ist auch so ein Beispiel. Ja, ja, ja. Star Wars, der ja eigentlich so eine Märchen-Fantasy-Geschichte erzählt mit ganz merkwürdiger Prämisse und irgendwie, man weiß nie genau, ob es jetzt ein Kinderfilm sein soll oder ein ernster Science-Fiction-Film mit viel Pathos. Ja. Und die durften das. Und in den 90ern haben die Studios dann irgendwann, glaube ich, gesagt, nee, jetzt übernehmen wir wieder. Und das 90er-Jahre-Hollywood-Kino ist auch echt kein gutes Hollywood-Kino. Tut mir leid, ich weiß, es gibt viele Leute, die das mögen, also gerade auch unserer Generation. Ja. Aber wenn ich so Filme wie Independence Day oder Twister oder so diese ganzen Katastrophenfilme, neben Filme wie Inner Space, Indiana Jones oder so halte, dann verlieren die dramatisch die 90er Jahre. 2000er wurden wieder besser. Aber 90er ist dann mehr, also würdest du sagen, ist das eher so nach Formel A und B gemacht oder wie? Oder ja. So man hat so das Gefühl, also zumindest ich jetzt, deswegen komme ich drauf, dass in den 90ern so ein starkes Konstrukt drüber gestülpt wurde und gesagt wurde, so funktioniert unser Blockbuster und so muss der auch ablaufen. Und auf Seite sowieso muss das passieren und auf Seite sowieso muss das passieren. Ja. Das ist irgendwie Also die 90er wurden auf jeden Fall deutlich braver. Es wurde weniger, also es war so dieses ganze Thema Sex und Gewalt. Das haben wir ja auch in diesem Film. Wurde nochmal deutlich ernster genommen. So eine bizarre Szene, wie das der Ozzy, der Doktor am Anfang erschossen wird, wirklich blutend umfällt und wir haben dann eine POV von ihm, wie er stirbt. Und oh mein Gott. Diese Maskottchen, diese Menschen in den Tierkostümen beugen sich über ihm, während sein langsam alles ausfadet. Das wäre in den 90ern undenkbar gewesen. Ja. In den 90ern wurde Gewalt extrem reduziert und vor allem wurden, also ganz klassisch natürlich, Kinder und Hunde nicht sterben. Ja, naja, gut, klar. Und, aber es wurde auch wirklich, es gab einfach nicht mehr diese Anspielung für Erwachsene, wie es die noch hier gibt. Und das ist auch schade, da ist irgendwie was verloren gegangen. Mhm. Ich glaube, ein Grund, ich gucke gerade danach, ein Grund dafür war, glaube ich, dass sich in den Mitte der 80er hat sich das PG-13 durchgesetzt. Als zusätzliches Rating, dass Kinder unter 13 in Begleitung eines Erwachsenen in diese PG-13-Filme gehen können. Ja. Was in Deutschland übrigens erst seit 10 Jahren oder so der Fall ist, dass man auch als 6-Jähriger in einen Film ab 12 gehen darf, wenn die Eltern dabei sind. Ah. Ist noch nicht so lange der Fall. Und das hat dazu geführt, dass die Filme viel mehr versucht haben, dieses PG-13 zu erreichen, was offensichtlich höhere Hürden waren als das PG vorher. Fluchen. Fluchen ist komplett rausgefallen aus dem Kino. Im 80er-Jahre-Action-Kino, auch für Kinder, ja, wird noch geflucht. Da, ja, wird auch mal das F-Wort gesagt. Das ist in den 90ern komplett weg. Ein Fuck und du bist nicht mehr PG-13, glaube ich. Ach, komm. Wäre jetzt so Citizen Needed, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es total entscheidend ist für die Altersfreigabe, für die amerikanische Ratings, dass kein Fuck vorkommt. Und dann gibt es wirklich so eine Liste an Wörtern, die du nicht sagen darfst. Ja. Und da ist dann sowas rausgekommen, wie das Crew wurde ganz oft benutzt, Crew You. Mhm. Und auch so andere Sachen, wirklich so Ersatzwörter, die gefunden wurden, um fluchen zu können, weil die Leute, die in den 80ern in den Actionfilmen ab 12 quasi noch wie blöd geflucht haben, die durften das in den 90ern nicht mehr. Na, dieser Film ist ja jetzt nicht nur wegen des Regisseurs zu einem ganz ordentlichen Budget gekommen, sondern eben gerade wegen Steven Spielberg. Ja. Also sobald Steven Spielberg in diesem Projekt dabei war, haben alle gesagt, ja gut, hier, nimm mein Geld, nimm, weil Steven Spielberg natürlich der große Name war. Und Steven Spielberg war ein totaler Special-Effect-Fan, ne? Der hat, also was Industrial Light and Magic werden sollte, der hat damals viel mit Special-Effect-Künstlern zusammengearbeitet. Das heißt, der hatte auch Spaß dran, sowas erproben zu lassen, zu gucken, was man alles mit Special Effects machen kann. Und Spielberg war damals einfach ein extrem mächtiger Mensch. Und wie gesagt, hat Amblin gegründet und hat unter Amblin halt große Blockbuster gemacht, die von Universal vertrieben wurden. Damals hat er noch so einen Exklusivvertrag mit Universal und hat es dann geschafft, in diese Blockbuster auch sowas reinzuschmuggeln, wie dass eine Mutter auf ihren Sohn abfährt und ihn damit fast aus der Existenz rauslöscht. Ja, Back to the Future, Amblin-Produktion. Oder dass ein Cartoon-Hase mit einem versoffenen, kette-rauchenden Detektiv auf Verbrecherjagd geht. Sehr gut. Und lustige Cartoon-Figuren eingeschmolzen werden in der Suppe. Who Framed Roger Rabbit? Roger Rabbit, auch eine Amblin-Produktion. Ja. Und Amblin ist toll. Und man kann zu Steven Spielberg als Regisseur stehen, wie man will. Ich glaube, in den 80ern ist es unbestritten, dass er fantastische Filme gemacht hat. Ja, absolut. Er hat wirklich viel gemacht für die Blockbuster-Welt, weil er diesen Film von Leuten, die aus dem B-Movie-Sektor kamen oder aus diesem Exploitation- oder New-Hollywood-Sektor, weil er denen eine echte Chance gegeben hat, Blockbuster-Kino zu machen. Joe Dante hat gesagt, das war geil, es war ein extrem filmemacherfreundliches Umfeld. Sowas habe ich nicht nirgendwo sonst erlebt. Ja. Du durftest Ideen einbringen, die waren schräg, die waren merkwürdig und die wurden genommen. Du durftest sagen, ich finde diesen Typen geil, weil der mal in irgendeinem 60er-Jahre-Horrorfilm mitgespielt hat. Mhm. Und dann wurde der von den Agenten angerufen, wurde engagiert. Mit dem Ergebnis, dass hier in den Nebenrollen 2 Millionen Leute sind, die alle aus irgendwelchen Horrorfilmen, Science-Fiction-Filmen aus der damaligen Zeit kommen. Aber seien wir ehrlich, die versprühen auch alle B-Movie-Atmosphäre. Absolut. Wir haben, genau, das spielt natürlich eine Rolle. Du hast vom Cast, ich finde, es ist sehr bunt durch mich. Du hast einen Cast, es ist natürlich so dieser Layer drüber, dass niemand sich so wirklich ernst nimmt. Ja, genau. Aber du hast einen Cast, der extrem unterschiedlich ist. Du hast zum Beispiel so jemanden wie, ich finde die ganz fantastisch, die Rolle, Fiona Lewis. Mhm. Aber sie ist jetzt nicht die beste Schauspielerin. Ja. Aber sie ist geil in dieser Rolle, weil sie einfach so auch so drüber ist wie alles andere. Ja, total. Aber dann hast du so jemanden wie Robert Picardo. Ernstzunehmender Schauspieler. Und der spielt hier so gut in diesem Film. Neben Dennis Quaid wahrscheinlich der ernstzunehmendste Schauspieler dieses Films. Also ich würde sagen, Dennis Quaid ist einer derjenigen, die so halbwegs ernst zu nehmen ist als Schauspieler. Ja. Du guckst schon so komisch. Naja, Dennis Quaid ist halt, also ich habe Dennis Quaid nie als guten Schauspieler wahrgenommen, ne? Das ist auch so jemand, der immer so durch diese Actionfilme, aber auch eher der zweiten Reihe gestolpert ist und der halt auch so eine Sache drauf hat und die spielt ja sehr viel. Ja, aber das macht er doch gut, oder? Naja, das ist okay halt. Und also kurz davor natürlich eben unser Doktor von jetzt habe ich den Namen schon wieder, Picardo. Star Trek. Robert Picardo. Er spielt eine so alberne Rolle. Ja, er spielt diesen Cowboy. Und er nimmt das so ernst. Er nimmt diese Rolle so ernst und er hat so viel Spaß damit. Ich finde die großartig. Ich finde es ganz toll. Aber die unnötigste Rolle des ganzen Films. Absolut unnötig und so. Wer braucht das? Ohne diese Rolle. Diese Rolle macht aus dem Film so viel mehr. Wir haben hier einen meiner Lieblingsbösewichter der 80er Jahre, würde ich sagen. Diesen Cowboy mit dem osteuropäischen Akzent. Ich bin mir noch nicht sicher, ob er überhaupt ein Bösewicht ist. Er ist halt einfach ein Waffenhändler. Ich glaube, der steht auf keiner Seite. Der ist halt einfach nur... Nee, der will das Leben genießen. Ne? Ja, genau. Es gibt diese fantastische Szene, wenn er mit Mac Ryan im Zimmer ist und Jack soll sie jetzt kriegen und soll sie retten aus den Fängen des bösen Cowboys und Jack schlägt die Tür ein und der Cowboy steht da und sagt, Jack, don't knock, come in und freut sich, dass er offensichtlich jetzt einen Dreier haben wird. Klopf nicht an, komm einfach rein. Es ist fantastisch. Und dann natürlich vor allem, also wir haben dann irgendwann diese Szene, in der Dennis Quaid im Inneren von Martin Short diesen in den Cowboy verwandelt, damit sie sich einschleichen können bei den Bösen. Was für ein krasser Effekt das ist. Ja, zum einen krasser Effekt. Und dann haben wir Robert Picardo, der Martin Short spielt, der versucht, den Cowboy zu spielen. Mhm. Und Robert Picardo nails it. Absolut. Absolut. Es ist wirklich krass. Er macht das so, so schön. Man hat sehr viel Spaß dabei, ihn zu spielen. Ja. Und es ist so gut, dass man denkt, Robert Picardo, der hier diesen Draufgänger-Cowboy spielt, der hätte auch die Martin Short-Rolle spielen können, weil er kann Absolut. Das alles. Ja. Diese Unsicherheiten, diese Hilflosigkeit, dieses leicht verklemmte Neurotische, er bringt's auf den Punkt. Ja. Man hat echt das Gefühl, Martin Short vor sich zu haben, obwohl er so aussieht wie Picardo. Es ist wirklich toll. Aber wen haben wir denn noch ernst zu nehmen? Wir haben niemanden ernst zu nehmen. Wir haben sonst niemanden ernst zu nehmen, groß als Schauspieler. Wir haben ganz tolle Figuren. Niemand ist ernst zu nehmen. Wir haben Mr. Igo. Wir haben unseren Cyborg. Ja. Kurz über Mr. Igo. Wir haben Kommando besprochen, ne? Aus dem Jahr 1985. Mhm. Wo er auch ein Bösewicht spielt und gegen Arnold Schwarzenegger kämpft. Und zwar ein Historical. Großartig. Gar nicht mehr genau. Ein die ganze Zeit laut schreienden Bösewicht auf Amphetamin. Also eigentlich komplettes Gegensatz zu dieser Terminator-Performance, die er hier macht. Man kann es nicht anders sagen. Er hat einmal Terminator geguckt. Absolut. Er redet kein Wort in diesem Film. Wenn er reden würde, hätte er einen österreichischen Akzent. bin ich fest davon überzeugt. Definitiv. Mr. Igo ist ein Killer-Cyborg, der die ganze Zeit auf der Jagd ist nach unseren Protagonisten. Und Cyborg, weil er hat nämlich einen Arm, wo sich verschiedene Sachen draufschrauben lassen. Ja. Nicht nur eine Pistole, sondern auch ein Korkenzieher, um den Sekt für seine Chefin zu öffnen. Und natürlich auch ein Vibrator. Sehr schön. Ein Gag, den ich damals als Kind nicht verstanden habe. Natürlich nicht. Der aber auch sehr schnell weggeht. Ja, also aber ist ja nur ganz kurz. So toll. Und natürlich braucht er sowas, weil seine Chefin ist die von Fiona Lewis gespielte Ärztin, Wissenschaftlerin. Und Nymphomanin? What? Was ist... Jedes Mal, wenn sie mit irgendwem interagiert in diesem Film, hat man das Gefühl, sie will ihn flachlegen. Natürlich, klar. Von dem Wissenschaftler am Anfang, den sie überfällt? Ich wünsche ihr nur das Beste. Ja. Und sie spielt auch nur diese eine Sache, Sex, ne? Ja, genau. Sie ist die ganze Zeit angezogen und so, aber sie zieht am Anfang, wenn sie das Labor überfallen, sie zieht ihre Maske vom Kopf und offenbart ihre Haare. Es ist so geil, oder? Weil die Haare sofort sitzen. Ja. Und es ist die perfekteste Frisur, die du siehst. Dieser Lockenkopf, nicht eine einzige eingedrückte Stelle oder sowas von diesem Helm, was sie da aufhatte. Nichts. Sie sieht einfach sofort großartig aus. Und dann haben wir diesen armen Wissenschaftler Ozzy, der gespielt wird vom Kameramann, der vorher ganz viel mit Joe Dante zusammengearbeitet hat. Ach so. Gibt's eine lustige Geschichte dazu? Ich komme gleich dazu. Mhm. Dann haben wir diesen Wissenschaftler Ozzy, der vor ihr flieht, so ein kleiner, schüchterner Kerl und sie so, Ozzy. Und wir wissen genau, da ist was passiert. Ja. Und wir wissen genau, er hat mehr als einmal Nein gesagt. Tut mir leid, ich sollte das nicht für einen Gag hier halten, aber. Ja, oder er hat es halt nicht gebracht oder so. Ja, vielleicht auch das. Vielleicht ist es eher so, dass sie auf eine Art und Weise Ozzy sagt, dass man denkt, okay, die haben es versucht, er ist gescheitert. Ich hätte jetzt eher gedacht, sie hat ihn benutzt und war danach sehr glücklich und sehr zufrieden und er lag danach daneben mit weit aufgerissenen Augen. Oh nein. Und hat gedacht, oh shit, ich brauche Wochen, um das zu verarbeiten, was gerade passiert ist. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Ozzy wird gespielt von einem Kameramann, nämlich von John Horror. John Horror hat Kamera gemacht bei diversen Filmen für Joe Dante, nämlich Gremlins und Explorers. Oh, und er war kein Schauspieler. Ja. Und Joe Dante hat gesagt, dann haben wir jemanden gebraucht für diese Rolle, die ja gar nicht so groß ist, den man fragt, wie viel Uhr es ist und der guckt auf die Uhr, um einem das zu zeigen und kippt dabei seinen Kaffee um. Ja, genau. So einen haben wir gebraucht. Und alle wussten, das ist John Horror. Genau den wollen wir dafür. Und auch hier kein Schauspieler. Er macht es fantastisch. Er macht es fantastisch, natürlich. Ja, das sind halt alles so Figuren, wo man gar nicht erwartet, dass die spielen müssen, können müssen, irgendwie großartig. Weil darum geht's ja nicht. Es geht ja nicht darum. Es ist ja ein einziges Klamauk-Ding teilweise. Ja. Also, aber das ist das Problem, was ich damit habe zwischendurch, dass ich immer mal wieder solche Szenen habe, wo ich merke, okay, hier geht's gar nicht um irgendwas, irgendwelche Schauspielleistungen oder sonst irgendwas, sondern es geht einfach um den Klamauk und das macht Spaß. Aber dann eben wieder Szenen, wo ich denke, okay, jetzt versucht ihr irgendwie tatsächlich eine Story zu erzählen und tatsächlich irgendwie auf Emotionen zu gehen oder so. Und das kommt für mich nicht immer gut zusammen. Also man kann das machen und es gibt auch Filme, die das hinkriegen. Aber bei dem Film, weiß ich nicht, das geht an mir so ein bisschen vorbei. Also was ich ihm wirklich hoch anrechne, ist, dass er es schafft, jede Figur, egal wie albern sie ist, eine Geschichte zu geben. Ne? Wir haben jede Figur hat irgendwie einen Charakter und irgendwie einen nachvollziehbaren Charakter. Und egal wie kurz die Leinwandzeit ist, man hat das Gefühl, man hat irgendwie eine Ahnung davon, wie diese Figur drauf ist. Und das sind natürlich alles Karikaturen. Ja. Absolut. Alles absurd, alberne Figuren, aber trotzdem hat man das Gefühl, da ist mehr Charakter reingeschrieben als in diese Nebenrollen, die in anderen Blockbustern sind, die viel mehr Charakter haben sollen, die aber komplett flach bleiben. Also das rechne ich dem Film hoch an. Ja. Liegt vor allem vielleicht daran, dass sie eben durch diese Comedy-Sache jeden anfixen, was draus zu machen. Ne? Oh. Jeder hat Spaß und jeder darf am Set sagen, oh, ich will jetzt aber, lass ihn mich hinkend spielen. Ja. So in der Richtung. Jeder darf auch so ein bisschen drüber sein und jeder darf so ein bisschen absurde Sachen sagen und komische Sachen machen. Was das Emotionale betrifft, das Emotionale wird halt ständig und zwar wirklich radikal mit Albernheit und Ironie gebrochen. Zwei Beispiele. Ja. Du hast es eigentlich schon gesagt. Wenn sie am Anfang wegrennt, wir haben diese schmerzhafte Trennungsszene, ne? Tuck wird von seiner Freundin verlassen. Lydia haut ab am frühen Morgen und dann haben wir ihn so hilflos mit seinem Zeh vorm Auto stehen. Komplett ironisch gebrochen. Natürlich. Noch besser eine großartige Szene, wenn Jack wurde entführt von den Bösewichtern und sitzt in diesem Kühlwagen. Ja. Und der andere Bösewicht, zu dem wir noch gar nichts gesagt haben, den ich vor allem als den dritten Bösewicht da einfach einsortiert habe, redet mit ihm und erzählt ihm irgendeinen Quatsch, während Tuck in ihm redet und sagt, Jack, du bist jemand anderes geworden. Du bist bereit, siehst du diese Tür? Du bist bereit, sie aufzumachen. Du bist bereit, es zu schaffen. Die Musik schwillt an. Großer Pathos. Wir wissen, dieser Jack hat sich verändert. Er ist ein Held geworden. Jack springt auf, sagt, ja, ich bin bereit. Und wir sind voll auf seiner Seite und er rennt zur Tür und wir sind auf seiner Seite. Und das ist der Moment, wo uns genau wie Tuck einfällt. Ja. Nein, doch nicht, wenn der Wagen fährt. Mit einer Heldenaktion stößt er die Tür auf. Es ist so eine großartige, pathetische Szene. Ja, ja. Ein Mann wird zum Held. Eine Schlüsselszene. Aber sie ist total albern, weil er genau im falschen Moment zum Helden wird. Nicht nur das. Es ist ja auch so, dass wir die ganze Zeit die Arztszene im Kopf haben, wo er schon mal zwischen zwei anderen Leuten saß, eine Stimme gehört hat, auf diese Stimme reagiert hat und alle beiden Leute drumherum, was ist da los? Sollten wir vielleicht ihn alleine lassen oder eine Zwangsjacke besorgen oder so? Da hat irgendjemand, ich weiß nicht welchen, aber irgendeinen Abbott und Costello-Witz abgeschrieben, oder? Ja, wahrscheinlich. Wie er da sitzt und dann so, müssen wir reden? Nein, müssen wir nicht. Können wir aber, wenn wir wollen. Und es ist so wirklich dieser Schlagabtausch in den Dialogen. Das ist tatsächlich vom Timing her, eine der besten Sachen im Film, finde ich. Es ist wirklich eine schöne, lustige Szene. Also ich kann ja mal kurz sagen, eine meiner Lieblingsszenen, die ich als Kind auch nicht verstanden habe und ich heute auch nicht verstehe, ist die Supermarktszene. Wenn Jack zum ersten Mal sich gewahr wird, dass da jemand in ihm ist, dass da irgendwas passiert mit ihm. Ja. Er steht an der Supermarktkasse und er hat davor dem Arzt von diesem Albtraum erzählt. Und dieser Albtraum wird jetzt Realität. Da steht plötzlich diese rothaarige Frau. Genau diese Frau aus seinem Albtraum. Und ich denke die ganze Zeit, was will der Film damit sagen? Hat der vorherseherische Fähigkeiten oder was ist los mit ihm? Ich weiß es nicht. Was bedeutet das? Aber es ist geil. Es ist natürlich so ist es geil. Und die Frau findet sich, die Schauspielerin ist großartig. Die Frau, sie ist unglaublich. Und sie steht da und guckt ihn böse an und wir kriegen eine Erklärung dafür, warum die Preise an der Kasse falsch sind. Davor hat er in seinem Traum keine Erklärung, weil nämlich Tuck irgendwas mit den elektrischen Impulsen, in diesem Film ist so viel Pseudo-Science-Bullshit. Weil er irgendwas mit elektrischen Impulsen rumspielt und die ganzen falschen Preisen. Dann kommen die Mitarbeiter dazu, sein Chef und diese Quasi-Freundin. Ja. Und Jack, what have you done? Und diese rothaarige Frau zieht die Pistole. Die nur ein Feuerzeug ist natürlich. Natürlich ist sie nur ein Feuerzeug, aber da sieht man der Pistole leider auch an. Ja. Das ist ein bisschen schade, dass man das vorher weiß. Und Jack hat einen kompletten Nervenzusammenbruch. Was für eine merkwürdige Szene. Sie ergibt überhaupt keinen Sinn. Es gibt keine Erklärung dafür. Es wird auch keine Erklärung mehr dafür geliefert, was da passiert ist und warum ihm das passiert. Es ist aber auch den Film über immer mal wieder in kleineren Varianten so, dass ich das Gefühl habe, auf der Leinwand passiert etwas, damit das da passieren kann. Ja. Nicht, weil das Sinn ergibt, sondern einfach, damit diese Situation, die wir uns ausgedacht haben, passieren kann. Es gibt wenige Kausalitäten in diesem Film. Ja. Dieses ganze Ding, wie sie dem MacGuffin hinterherjagen, wie sie an den Cowboy rankommen. Ey, sie sind in San Francisco. Wie kommen sie auf diese eine Disco, in der der Cowboy ist? Wie? Es ist eine große Stadt. Natürlich. Ja, ja. Und dann auch, wie wissen sie, wo sie hinfahren müssen, wenn sie da hinfahren? Es sind so oft Sachen, wo du dich fragst, woher weißt du jetzt, dass du zu diesem diesem Punkt muss. Wie schafft Lydia es, diesem Tiefkühlwagen hinterherzufahren, ja, ohne genau aufzufallen? Mhm. Ganz viele solcher Sachen. Es lohnt sich auch gar nicht, das alles aufzuzählen, weil das so viel, da müssen wir jetzt durch die ganze Geschichte durchgehen. Nein, wir würden so Quatsch. Viele Lücken. Wir würden so viele Lücken finden. Und es ist halt vollkommen egal, weil ich finde, das Tempo, dieses Pacing, es rast einfach von Szene zu Szene. Ja. Und du hast halt die ganze Zeit Unterhaltung. Ich gucke gerade auf das, was ich aufgeschrieben habe, zur Struktur des Films. Und in Wahrheit sind es einfach die ganze Zeit Szenen, die ich sau unterhaltsam finde. Wo ich einfach eine richtig gute Zeit habe, weil witzige Sachen passieren, weil schräge Sachen passieren, weil Action passiert und weil die ganze Zeit dieses Ironie-Overlay drüber ist. Aber es ist nicht nur ein Nummernprogramm. Also Nein. Das ist es eben auch nicht, ne? Es gibt ja auch, wir hatten mal Stan und Ollie, ne? Laurel und Hardy, Dick und Doof, wie man sie hier kennt. Die haben eine Zeit lang Filme gemacht, wo man das Gefühl hatte, okay, das sind nur Ideen, die zu Szenen, zu einem Film zusammengestrickt wurden, die eigentlich, wo die Geschichte drumherum so lose ist, dass man eigentlich auch im Varieté hätte landen können und sich verschiedene Skits anschauen hätte können. Das ist es nun auch nicht. Aber vielleicht hätte er sich auch dafür entscheiden können, nur so Skits zu machen. Wäre da vielleicht auch gut gewesen. Ich weiß es nicht genau. Oh mein Gott, Plur, was ist das für eine Musik? Was war das? Wo sind wir? Oh mein Gott, ich glaube... Oh nein, wir sind in einer Self-Promo. Oh nein, shit, ganz schnell, damit wir zurückfinden. Aber ihr da draußen, es gibt wahnsinnig viele Wege, wie ihr uns unterstützen könnt. Und wir brauchen Unterstützung, glaubt uns. Ja, wenn ihr uns ein bisschen Trinkgeld dalassen wollt, macht das doch bitte über buymeacoffee.com/mussmansehen. Den Link findet ihr auch in der Episodenbeschreibung. Da könnt ihr uns gerne ein paar Euro geben, gerne auch gleich monatlich einstellen, nicht wahr? Denn Kosten haben wir genug. Wenn ihr uns mit Geld zwingen wollt, einen bestimmten Film zu besprechen, ist das eure Chance. Das könnt ihr nämlich über dieses Formular auch machen. Oder ihr schickt uns einfach so einen Film vorschlagt, ohne Geld. Und Feedback gerne an johannes@mussmansehen.de und florian@mussmansehen.de. Außerdem freuen wir uns natürlich über jedes Abonnement, egal ob bei Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Amazon Music, whatever. Was uns total helfen würde, ist, wenn ihr uns so 5 Sterne oder Herzchen oder sonst irgend, was auch immer euer Podcatcher anbietet, gebt und am besten auch noch gleich eine Review dazu schreiben. Ah, super. Fehlt noch irgendwas? Nee, ich glaube, wir haben alles, wa? Okay, dann ganz schnell zurück in die Episode. Yes! Also für mich sind die emotionalsten Momente tatsächlich auch die Momente, die Spaß machen, wo ich das Gefühl habe, die Emotion ist vor allem Freude, so pure Lebensfreude. Den Tanz, den sie zusammen haben, ne, wenn sie sich zusammen betrinken im Hotelzimmer. Und dann hören sie Sam Cooke, Twist in the Night Away. Ja. Und Tuck sagt zu Jack, ey, du musst jetzt saufen, auch wenn du sonst nicht säufst, weil ich brauche deinen Whisky. Mhm. Was echt ziemlich eklig ist. Das ist wirklich eine ekelhafte Szene, weil das auch so dargestellt wird. Ne? Du siehst das echt nicht und denkst dir, oh, um Gottes Willen. Ein bisschen Magensäure dabei. Wie verzweifelt kann man sein als Trinker. Und dann tanzen sie einfach zusammen. Ja, und das ist schön. Es macht einfach total viel Freude. Ich finde, das ist auch das Highlight von Martin Short, was die Slapstick betrifft. Ja. Das ist ein guter Tanz, den er da hinlegt. Absolut, ja. Ich finde Martin Short am stärksten und wahrscheinlich auch am most annoying, wenn er halt am Anfang diesen kompletten Neurotiker gibt, wenn alles so total durch ist, ne, und der erzählt dem Arzt vom Albtraum und wirft dann Sachen um. Ich finde es so großartig, dass der Arzt sagt, ich habe meine ganze Praxis um dich gebaut. Die funktioniert nur, weil du Patient bist. Ich verdiene hier ganz viel Geld nur an dir. Ich finde es toll, dass er einfach so ehrlich ist, dass er sagt, nee, ey, pass auf, es ist ganz einfach. Ich würde, diese Praxis würde nicht überleben, wenn du nicht wärst. Das ist super schön. Und die ganzen Szenen beim Arzt sind toll und so. Also es ist schon, es ist natürlich eine Form von übertriebener Realität, die keinen Sinn ergibt irgendwann, aber es macht einfach Spaß. Ja. Ist schon richtig. William Shallard ist der Arzt. Auch ein Schauspieler aus dem B-Movie 60er Jahre Bereich. Dann ist dieser tolle Moment, denn der Arzt verschreibt ihm ja, sagt, Sie brauchen Ruhe. Ja, natürlich. Aber es ist auch so eine typische 80er Jahre Idee. Ich habe so das Gefühl, aber auch, dass das so 80er Jahre erste Ideen sind. Dass man, wenn man nochmal drüber nachgedacht hätte, hätte man vielleicht noch eine kleine, cleverere Idee gefunden, die noch ein bisschen eine Schleife mehr gedreht hätte. Es ist alles relativ auf der Oberfläche, finde ich. Aber dieser Film dreht doch so viele Schleifen. Der dreht sich doch so viel um diese... Ja, ich weiß nicht. Um diese irren Sachen. Vielleicht bin ich auch nur mit dem falschen Fuß aufgestanden, als ich den Film geguckt habe, aber ich hatte irgendwie, hat mich das so ein bisschen, ich hab, muss ich sagen, und das ist das Traurigste vielleicht und deswegen auch der traurigste Film, den wir je besprochen haben, ich sitze am Ende da und zucke mit den Achseln und sage, nein! nein. Mir egal irgendwie. Das ist mir ein Rätsel, weil also ich finde, er hat natürlich diese ganzen Abenteuertropes und es ist so irgendwie so ein bisschen Indiana Jones, ne? So ein bisschen Indiana Jones und so ein bisschen das und so ein bisschen das. Und dann hat er aber Sachen, wo ich sage, okay, die sind so absurd, das würde in Indiana Jones nicht vorkommen. Steven Spielberg als Regisseur würde das nicht machen, nämlich diese Todes-POV, diese das merkwürdige Supermarktszene, dieser ganze Subplot um den Cowboy. Wie du sagst, ist komplett überflüssig. Mhm. Aber das ist was, was Steven Spielberg nicht machen würde, weil das einfach total schräg ist. Ja, ja, genau. Und dann auch sowas wie diese, wenn Special Effects benutzt werden, sowas wie diese Gesichtstransformation, die wir sehen. Wahnsinn. Die wirklich, die fast schon in die Body-Horror-Richtung geht. Ja, ja, absolut. Die tatsächlich gruselig ist und die tatsächlich super gut gemacht ist. Ich weiß gar nicht, wie sie das gemacht haben. Und alle drehen durch mit Maske, ne? Sie haben es hauptsächlich, sie haben, also es sind ganz viel Practical Effects. Ja. Wenig Computer, das ist auch nachher, wenn wir die verkleinerten Bösewichter haben. Es gibt ja gar keinen Computer in der Zeit, der das könnte, so in der Form. Ja, also es ist nicht so wie heute. Genau, nicht so wie heute. Und Industrial Light and Magic, die das gemacht haben, die haben eigentlich für diese ganzen Körperinnereien, was ich sehr süß finde im Credit, ne? Mr. Shorts Interior wird gecredited und damit ist eben gemeint, dass er da in dem Bloodstream von Martin Short rumschwimmt. Und ich finde, dass die ganzen Fettzellen und die Blutkörperchen und so weiter und das Herz und so, das ist verdammt gut gemacht. Ja. Das ist, und das ist practical, das ist nicht Computer. Und das ist wirklich toll für die Zeit. Bei diesem Gesichtsding haben sie offensichtlich auch mit Masken gearbeitet, mit verschiedenen Masken, dann halt einfach schnell geschnitten und schnell wild zusammengeschnitten. Die Szene ist halt auch geil, weil du die Reaction-Shots hast von allen, ne? Lydia ist total angewidert. Mm. Der richtig krasse Bodyguard, der die ganze Zeit nur am Rand steht, fällt einfach mal ohnmächtig, weil es ihm zu viel ist. Ja. Der Bösewicht, dieser Bond-Bösewicht sagt so, hey, Cowboy, ich hab doch nur Spaß gemacht, was ist denn, du musst alles gut, bitte hör auf, bitte, du machst mir Angst. Das ist schön, eine der schönsten Situationen, weil wenn man erwartet von so einem Comicfilm nicht, dass die Realität reinkickt, aber in dem Moment kickt sie halt rein, in der Bina Bösewicht dann eben nicht die Bösewicht-typische Coolness hat, sondern sagt, um Gottes Willen, was passiert hier? Ich will nichts damit zu tun haben. Also ich glaube, dass wie die Special Effects erzählt werden, spielt eine ganz große Rolle. Mhm. Aber dann ist es natürlich auch, es ist so ein bisschen diese Aufbruchzeit von Industrial Light and Magic in dem Sinne, dass sie mehr machen konnten, mehr probieren konnten, nochmal mehr Ideen hatten. Ja. Es gibt ja am Ende diesen Plot, dass die Bösewichter werden auf 50% ihrer Größe geschrumpft. Mhm. Und wir haben eine Mischung aus funktionierenden und nicht funktionierenden Special Effects in diesem Moment. Ja. Aber wir haben so ganz viel auch mit Forced Perspective, also dass so die Kamera so gebaut wird, dass die Leute kleiner wirken, als sie eigentlich sind, dass mit übergroßen Sets gearbeitet wird, dass Hand-Doubles genommen werden, die von Kleinwüchsigen wahrscheinlich oder von Kindern, die dann irgendwie interagieren mit den Schauspielern im Vordergrund. Ich finde, man merkt einfach diese Verspieltheit der Special Effects gerade, die gesagt kriegen, okay, wir erzählen den Film, der hier so aussieht, da passieren die Sachen, was habt ihr denn für Ideen? Und dann fangen die an, sich zu überlegen, wie könnte man Dinge klein darstellen? Wie können wir das machen? Wie können wir hier arbeiten, dass das überzeugend wirkt? Und das ist einfach so, es hat einen Pioniergeist. Ja, das stimmt schon. Der Film hat einen Oscar gewonnen für die Special Effects, meiner Meinung nach vollkommen zu Recht. Ja, der ist wirklich sehr gut, was diese Special Effects betrifft. Aber da muss ich wieder sagen, diese Schere, die da aufgemacht wird zwischen wirklich gutem Filmmaking und dann diesem albernen Quatsch, der passiert. Ja. Alberner Quatsch ist doch auch gutes Filmmaking. Ja, natürlich, ich liebe albernen Quatsch. gut. Vielleicht war es wirklich das falsche Bein, wo ich aufgestanden bin. Es ist halt alberner Quatsch vor dem Hintergrund von 80er-Jahre-Action-Tropes. Hm. Und wir beide wissen, also wir sind beide keine großen Action-Filme, aber ich habe so nostalgisch-ironische Verbindung zu dem Genre. Okay. Und habe mit sowas wie Kommando Spaß. Du hast ihn aber auch als Kind gesehen. Vielleicht hast du auch nur nostalgische Gefühle zu diesem Film. Nein, ich finde, dieser Film ist extrem gut gealtert. Dieser Film ist halt, diesen Film gucke ich nicht ironisch. Dieser Film ist selbstironisch. Ja. Dieser Film hat die Ironie mit an Bord. Kommando gucke ich und merke, der nimmt sich ernst und man kann mich drüber lustig machen. Ja. Dieser Film macht sich über sich selbst lustig. Ja, das ist schon richtig. Was ich eigentlich sagen wollte, du bist mit diesen 80er-Jahre-Action-Tropes natürlich nie so warm geworden. Und der Film ist voll davon. Ja. Und dazu gehört unter anderem auch, dass die weibliche Protagonistin, unser weiblicher Hauptcharakter, dass die einzige Figur ist, die wenig Charakter kriegt. Und sie versuchen es ein bisschen sogar. Ja, sie versuchen es sogar ein bisschen, weil sie eine eigene Agenda hat quasi. Sie ist Journalistin und sie will Zeug rausfinden und organisiert selber Zeug. Also es ist nicht so, dass sie nur von einer Szene in die nächste geworfen wird, sondern sie hat eine Aktion selber. Immerhin. Vor allem darf sie Jack retten, ne? Sie fährt dem Wagen hinterher, sie fährt das Auto, das Jack da rausholt, sie kriegt ihre Action-Szenen. Sie hat auch ihren Taser, mit dem sie einmal Jack lahmlegt. Ja, genau, sehr gut. Mac Ryan. Was für eine seltsame Physik oder Biologie hat Mac Ryan, dass der Typ durch den Mund direkt in den Uterus kommt? Also das war ein sehr tiefer Zungenkuss. Um dann in der nächsten Sekunde mit dem nächsten Kuss wieder zurückzukommen. Und dazwischen ist er noch am Ohr, ne? Weil stimmt, er ist ja noch am Ohr. Er spielt ja die Musik vor. Genau. Es macht überhaupt keinen Sinn. Es ist die ganze Zeit in diesem Film, frage ich mich, wo ist er gerade? Wie ist er da hingekommen? Das habe ich als Kind nicht gemacht. Aber jetzt, er ist so schnell unterwegs. Und von der Blutbahn im Mund, im Auge, im Gehirn. Und wie er sich überall durchlasert. Ja, ouch. Ich mache mal hier was auf, eine Arterie, und hier eine Arterie auf. Kein Problem. Wobei wir zumindest hin und wieder Martin Shorts Reaktionen haben, die natürlich auch hilarious sind, wenn er sich ans Auge greift, weil ihm irgendwas reingepiekst wird. Aber ich wollte fragen, Mac Ryan, niedlich? Nervig. Gute Schauspielerin, hübsch, attraktiv. Bitte deine Takes auf Mac Ryan. Ich bin sehr gespannt. Ich fand sie großartig. In diesem Film oder generell? In dem Film großartig. Mac Ryan, sonst muss ich sagen, habe ich keine große Beziehung zu. Irgendwie. Aber ich finde sie jetzt in diesem Film, und das ist ja ihr erster großer Film gewesen, ist sie fantastisch. Ja, es ist ihre erste große Hauptrolle. Sie hat da vorhin Top Gun gespielt. Ich glaube, deswegen darf sie unter anderem in diesem Film spielen. Ja. Mac Ryan, wir haben hier Prä-Romcom Mac Ryan. Ja, genau. Weil jeder, der über Mac Ryan redet, denkt natürlich an die 90er-Jahre-Filme. Dank Harry und Sally durfte sie eine Zeit lang einfach nur noch niedliche Frauen spielen, die in niedlichen Geschichten von unsicheren Männern verführt werden. Von Tom Hanks und Billy Crystal. Ich finde, sie macht das fantastisch, weil sie auch eine Energie hat, die uns hilft. Das macht sehr viel wett, ne? Ihre Figur ist eigentlich flach und du denkst so, ach, das ist so typisch 80er Action-Frauenfigur. Genau, ja. Sie kriegt relativ wenig, außer die Beziehung zum Mann. Mhm. Aber sie hat eine eigene Energie, eine eigene Impulsivität. Das macht sie nicht nur Damsel in Distress, sondern eben auch tatsächlich eine, die mit Energie irgendwo reingeht und man das Gefühl hat, die hat das irgendwie unter Kontrolle. Ja. Ich tue mich so schwer mit Mac Ryan immer, weil ich glaube, Mac Ryan ist eine unterschätzte Schauspielerin. Ja, bestimmt. Die kann extrem viel. Ja. Und die hat in vielen falschen Filmen mitgespielt. Und dann gibt's immer so ein, zwei, die rausstechen, wo man sie sieht und denkt so, und das sind nicht mal gute Filme, aber sie spielt gut. Und ich denke, das ist eine gute Schauspielerin. Und es wäre geil, wenn sie mal einen wirklich guten Film spielen dürfte. Aber irgendwie hat sie es in ihrer gesamten Karriere nicht geschafft. Die Rom-Coms von ihr sind teilweise klasse, aber das ist kein Film, wo du drauf guckst und sagst, wow, Charakterdrama. Ja. Da hat die Schauspielerin alles rausgenommen. Und dann gibt es die Filme, wo sie ein bisschen mehr spielen muss. Mhm. Das sind dann aber nicht so gute Filme. Und du siehst, wow, sie ist gut und sie macht ganz viel Gutes aus dem Film. Aber When a Man Loves a Woman ist vielleicht nicht der beste Alkoholiker-Film und Ähnliches. Und das tut mir so leid, weil ich glaube, sie kann so viel. Aber dann gleichzeitig hat man halt dieses Image von ihr, diese niedliche 90er-Jahre-Rom-Com. Ja. Der Vorläufer von Manic Pixie Dream Girl auch so ein bisschen. Ja. Und dann, das ist dann tendenziell eher nervig. Mhm. Ich tue mich schwer mit Mac Ryan. Ich kann sie nicht einordnen. Ich habe gehofft, du hilfst mir. Du bringst einen. Ich glaube, dass man als Schauspieler, also mit seinem Agenten und so weiter, ne, gerade in Amerika ist ja der Agent nochmal eine Nummer wichtiger und der Publicist und was auch immer, die brauchen ja einen Haufen Leute drumherum. Das sind die Entscheidungen, die getroffen werden, welche Rollen man nimmt und so. Und ich finde, jeder Schauspieler hat das Recht darauf, nur die Rollen zu nehmen, auf die man einfach Lust und Spaß hat, ohne immer jedem sagen zu müssen, das ist eine besonders tiefgängige Rolle. Ja. Das ist ein Charakterdrama. Ich freue mich, dieses zu spielen. Deswegen verteidige ich auch immer jeden Typen oder jede Frau oder alles dazwischen und außerhalb. Wer auch immer in einer Serie eine Rolle spielt, die vielleicht überhaupt gar keinen Tiefgang hat, sondern einfach nur Spaß macht zu drehen. Ja. Das darf jeder Schauspieler für sich sehr, sehr gerne entscheiden. Und ich wünsche jedem nur das Beste, wenn er sich denkt, ich mache die flacheste, ich mache Jo Gerner. Weißt du, ich mache den Typen bei GZSZ, der einfach das als Bürojob wahrnimmt und einfach jeden Tag hingeht und sagt, ich habe hier meine Crew, ich habe meine Leute, ich habe Spaß, ich mache den Job, den ich liebe. Mir doch egal, ob die Figur jetzt geil ist oder nicht. Ja. Insofern weiß ich nicht, inwiefern Mac Ryan vielleicht mehr Ambitionen gehabt hätte oder nicht. Aber wenn sie keine gehabt hat, vollkommen fein. Wenn ich sie spielen sehe, habe ich das Gefühl, sie sollte Ambitionen haben. Oft sehe ich sie in Filmen, denken sie hat Talent zu viel mehr. Mhm. Und sie wird halt so auf dieses Niedliche reduziert. In dem Film sie passt einfach auch zu der Rolle, die sie da spielt. Ja. Ja. Können wir noch einmal kurz sagen, dass Henry Gibson hier mitspielt, der in Blues Brothers den Neonazi-Führer gespielt hat? Oh Gott, ich weiß es gar nicht mehr. Was? Der Supermarktchef von Jack. Ach so, ja, großartig. Der Supermarktchef ist toll. Ich mag den Schauspieler, der hat ein gutes Gesicht. Ja, Henry Gibson hat ein sehr albernes Gesicht und er hat in Blues Brothers, Mann, wie kannst du das vergessen? Sorry. Den Obernazi. Der sagt, diese beiden Brüder müssen wir kriegen und damit seinen Nazis da hinterherfährt und... Großartig. Überhaupt, wenn wir vorhin bei dem Baby waren, ich weiß nicht, ob diese Vaterschaft dann sein muss. Oh. Das ist doch wirklich eine blöde Idee noch. Damit am Schluss geheiratet werden kann. Ja, ich weiß nicht, wegen der Hochzeit und dann, aber sie hat, dieses Baby, was wir da sehen, ist in einem Stadion, da müsste man das auch am Bauch sehen bei ihr. Das funktioniert physikalisch-biologisch nicht. Absolut, ja. Und irgendwie frage ich mich auch, am Ende dieser Hochzeit, wann spielt die überhaupt? Weil sie ist auch nicht schwanger, offensichtlich nicht. Und stimmt, spielt sie danach? Oder einen Tag später oder so. Hat sie das Baby dann doch nicht bekommen und hat gesagt, Leute, ich habe keine Lust, ich will nicht, hat abgetrieben, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Wie düster wird das Ende dadurch? Ich habe keine Ahnung, was das alles soll. Ich weiß nicht, in welchem Timeline die sind. Nein, das macht doch keinen Sinn. Ich hab so viele Lücken in dem Film gesehen und die habe ich nicht gesehen. Aber natürlich bringt die einem ins Auge. Warum ist sie nicht mehr schwanger am Schluss? Und warum ist das Kind so groß, während ihr Bauch so klein ist? Es ist vielleicht auch einfach egal, weil dieses Kind auch eigentlich nur so ein romantischer Halt ist. Ja. Wir wissen ja auch, dass die Beziehung von Dennis Quaid und Meg Ryan hat relativ lange gehalten, aber auch nicht ewig. Die haben sich beim Set kennengelernt. Stimmt, ja, die beiden waren ja dann zusammen. Aber wir wissen, dass die Beziehung zwischen Tuck und Lydia auch nicht lange halten wird. Ja. Und ich hoffe ein bisschen, in meiner Fanfiction geht sie dann zu Jack und lässt sich von ihm trösten und erkennt, dass er die ganze Zeit der Mann ihrer Träume war. Jack, du liebst sie doch nur, sie liebt dich doch nur, weil sie mich in dir sieht. Auch eine sehr merkwürdige Beziehung, ja, oder? Ja. Wir haben hier eine romantische Entwicklung von unserem Helden, der Jack ist eigentlich. Ja. Mit dem weiblichen Sidekick, Lydia. Wissen allerdings, dass natürlich eigentlich Lydia zu Tuck gehört, der in Jack drin ist. Und dann haben wir aber trotzdem eine Romantikszene, wir haben eine Kussszene, wir haben alles, was dazugehört. Und dann gibt's halt auch irgendwann den Moment, wo ich denke, oh Mann, kann ich Jack sie einfach kriegen? Ja, also ich meine, er wird so reduziert auf ein Werkzeug dann irgendwie, ne? Dass sie küssen müssen, damit er in ihrem Körper landen kann und so weiter. Das ist alles völliger, also... Aber sie führt zu einer so geilen Szene, wieder so eine Jack-Helden-Szene, wenn er sagt, Tuck kann mit seinen Kräften mir helfen, ja, den Bösewicht auszuschalten. Sehr schön. Und dann kickt er ihn weg und dann sagt er, Tuck, Tuck. Und in dem Moment merkt Lydia, oh, da läuft ja unser Lied. Oh, Cupid von Sam Cooke. Mhm. So ein schönes Lied. Da läuft unser Lied, Tuck ist in mir. Ja. Und natürlich diese großartige Heldenszene, Martin Short, oh, Mr. Killer. Und dann doch die Heldenaktion. Das ist der Moment, wo ich ganz stark das Gefühl habe, dass der Film eigentlich ein Kinderfilm ist. Ach, natürlich ist das ein Kinderfilm. Weil der Film diese einfachen Moralsachen vor sich herträgt und sagt, guck mal, das steckt alles in dir, obwohl dieser Typ nicht da ist und so, du kannst das eigentlich. Ja, diese einfache Moral, so wichtig. Ja, das ist ein Film für Kinder und für Erwachsene und für Senioren. Ja, das bei The Office gibt es eine Szene, wo jemand sagt, wo Michael Scott hat einen Song geschrieben und dann sagt irgendjemand, the song, it sounds gay. Und dann sagt Michael Scott, yeah, it's gay. And it's straight. And it's hot. And it's sexy. Und zählt dann 10 Dinge auf dieser Song. Und genau das ist dieser Film. Er ist für Kinder und er ist für Erwachsene und für Senioren und für alles dazwischen. Und für Plors. Ja. Vielleicht nicht so sehr für Johannisse. Oh Mann, das macht mich echt fertig. Ich dachte, du hättest Spaß. Ich dachte, du würdest da die ganze Zeit sitzen und feiern. Nein, und ich habe ja auch mit einer Tröte. Also ich hab schon auch wirklich Spaß beim Gucken, weil viele süße, lustige Ideen dabei sind. Aber ich mach den Film aus und denke, naja, okay. Wenn er jetzt existiert oder nicht existiert, der Film, irgendwie auch egal. Ich war wieder so gehypt. Also ich habe mich auf den Film gefreut, weil ich weiß, ich mag diesen Film. Ich habe diesen Film schon ein paar Mal gesehen. Okay. Und ich habe mich wirklich drauf gefreut und ich habe den gesehen und war die ganze Zeit wieder voll gehypt. Mhm. Und ich, natürlich, es ist Fast Food. Also ja, es ist total. Zu gut für Fast Food. Aber es ist inhaltlich Fast Food. Ja. Ohne jeden Zweifel. Aber ich sitze danach nicht da schulterzuckend, sondern ich bin voll aufgekratzt. Weil ich denke, ey, das hat so viel Spaß gemacht. Der Film hat kaum Erfolg gehabt, als er rausgekommen ist. Voll traurig. Absolut. Aber vielleicht hatten die Leute auch einfach recht, Plor, und du hast nicht gesehen, dass das eigentlich... Die Leute, die recht haben, ist die ihn sich dann wie doof an der Videothek ausgeliehen haben. Das war nämlich der nachträgliche Erfolg. Die jetzt, die dann dafür gesorgt haben, dass er so ein Cult-Following entwickelt hat. Hm. Die haben es mit dem Kinoplakat verkackt. Ich bin fest davon überzeugt, sie haben es einfach mit dem Kinoplakat. Die haben einfach nur Steven Spielberg da drauf gehauen, oder? Naja, Steven Spielberg präsentiert. Aber vor allem haben sie eine Hand gezeigt, die dieses kleine U-Boot hält. Und du hast keine Ahnung, was für ein Spaß dieser Film ist. Und wenn du dir die anschaust, die DVD oder die Videokassette, die später veröffentlicht wurde, da hast du einen fettgrinsenden Dennis Quaid. Dahinter Martin Short und Meg Ryan. Irgendwo der Cowboy, der so vorbei steigt. Jack! Thunder, come in! Das ist so groß. Ja. Und der diese Videohülle trifft einfach so viel besser den Ton des Films, während du das Plakat siehst und denkst, es könnte alles sein. Ja. Aber wo wir gerade bei Moral sind, diese ganze Entwicklung, Anführungsstrichen, die sie machen, weil ja natürlich die Ausgangssituation ist erklärtermaßen, ne, wir wollen Dean Martin in Jerry Lewis hinein injizieren. Die Voraussetzung ist ja, der Held wird zur Inaktivität verdammt. Ja. Derjenige, der eigentlich der Nerd ist und nix und der Kopf eigentlich der ganzen Sache, muss zum Körper der ganzen Sache werden. Finde ich eine geile Idee grundsätzlich. Und dann aber diese Entwicklung, die da drin steckt, die natürlich sein muss dadurch, so auf der Oberfläche abspielen zu lassen, finde ich, weiß ich nicht genau. Das ist so warum? Das ist alles nur so dahingelegt und so popaufstellermäßig hingestellt, diese Entwicklung, die ja keine echte Entwicklung ist. Es ist, also das Witzige ist, wir haben Dennis Quaid wirklich verbannt in dieses U-Boot. Ja. Wir sehen eigentlich Dennis Quaid nicht viel interagieren, der sitzt die ganze Zeit in dieser Kapsel und er hat Time of his life. Ja. Er hat so viel Spaß und wie er interagiert, er war übrigens am Set, war er extra in einem Kasten drin, um mit Martin Short zu reden, um ihm seine Lines zuzuwerfen. Ja. Damit die haben auch offensichtlich zusammen geprobt und haben jeweils die Rolle des anderen eingesprochen. Ach, wie schön. Ja. Und er hat einfach tierischen Spaß daran und ich finde, das funktioniert. Er kriegt seine Abschluss-Action-Szene, die letzte große Action-Sequenz, wenn es um alles geht. Ja. Die darf Dennis Quaid haben. Tatsächlich die schwächste Action-Sequenz des Films. Vielleicht. Das einzigste Coole daran ist, dass Martin Short dann diesen Mr. Igor verdauen darf und einmal rülpst und wir sehen das Skelett durch die Magensäure schwimmen. Ja, das ist ja das, wovor er Angst gehabt hat am Anfang. Ja. Nein, es funktioniert, weil es in dem Moment einfach so ein Buddy-Movie ist mit diesen typischen Screwball-Dialogen. Und die folgen halt Schlag auf Schlag. Und ja, der Actionheld wird so ein bisschen dadurch auch reduziert auf die Rolle des Stichwortgebers. Ja, ja. Aber hey, wo kriegst du denn sonst schon mal eine Szene, wo Martin Short mit Dennis Quaid auf dem Klo redet und jemand, der nebendran steht, denkt, er würde mit seinem Penis reden? Das kriegst du schon sonst nicht. Es ist schon eine gute Szene, muss man schon sagen. Also, du wirst ja nicht immer klein bleiben. Sehr 80er. Ja. Spiel mit ihm, rede nicht mit ihm. Es war übrigens, das war tatsächlich gar nicht 100% so festgesetzt, dass das so laufen soll. In den ersten Skriptentwicklungen war es unter anderem so, dass es umgedreht werden sollte, dass der Nerd im Actionhelden drin ist. Was? Ja. Und zwar Michael J. Fox in Arnold Schwarzenegger. Ach so, ja, ja, ja. Und das wäre ein komplett anderer Film geworden. Das ganz anders geworden, ja, ja. Und dieses, wir machen den Actionhelden, den muskulösen Draufgänger, ich sollte es ja immer so sagen, den machen wir passiv und den Nerd machen wir aktiv und mehr aktiv im Laufe des Films. Das funktioniert für mich. Ich finde es total geil. Und wie gesagt, ich sehe es auch vor dem Hintergrund, dass es einen Überdruss gab an der spezifischen Form von 80er-Jahre-Actionhelden. Ja, ja, ja. Und hier kommen die neuen Helden und ich stehe auf sie. Ja, ja. Wie konntest du mit den Achsen zucken? Mann, Johannes, du machst mich echt fertig manchmal. Lass uns ablenken davon, indem wir in unsere Top 3 reingehen. Unsere Top 3. Top 3. Wir haben 10 Top 3s. Wir haben hin und her geschrieben. Ich habe zu allen was gesammelt, weil ich nicht mehr genau wusste, was du... Ah, nee, Quatsch. Doch, weil ich nicht mehr genau wusste, was ich machen soll, was du willst. Ich habe gesagt, Honey, I shrunk the protagonist. Da hat Johannes gesagt, kriege ich nicht genug zusammen für. Ich habe nichts dafür. Also diese Liste können wir wegwerfen. Und ich hätte sogar Beetlejuice zum Beispiel. Ja, Beetlejuice wäre der einzige Platz gewesen. Honey, I Shrunk the Kids. Da wäre noch Downsizing vielleicht noch drin gewesen. Und schon hast du 3 Filme zusammen. Und Downsizing war aber kein guter Film. Na, das ist das Problem. Und Honey, I Shrunk the Kids, weiß ich nicht mehr genau, ob der noch gut war. Toller Film. Ja, war wirklich gut. Auch super Special Effects. Ich weiß nicht, wie gut die gealtert sind, aber großartig. Es gibt noch, um den zumindest einmal reinzuwerfen, deswegen habe ich das jetzt nochmal erwähnt, weil ich wollte den Film einmal empfehlen. The Incredible Shrinking Man, ein Film aus besagter Action-B-Movie-Zeit aus dem Jahr 1957 von Jack Arnold. Im Deutschen hatte der einen ganz anderen Titel, nämlich Die unglaubliche Geschichte des Mr. C, wo ein Mensch durch eine Art Strahlung oder so aus dem Weltall nach und nach kleiner wird. Okay. Und es wird halt erzählt, wie er so erst so auf Kindergröße schrumpft, dann noch kleiner, dann noch kleiner. Und dann gibt es irgendwann diese spannenden Moment, wo er sich gegen eine Katze verteidigen muss und gegen Spinnen kämpfen muss. Und dieser Film hat so ein krasses Ende. Den habe ich auch als Kind gesehen. Das hat mich voll mitgenommen. Er wird dann nämlich kleiner und kleiner und sagt, und dann merkte ich, so am Schluss der Erzählung, wie ich noch kleiner schrumpfte und ich freute mich auf ein neues Abenteuer und so. Und es ging in den Mikrokosmos und wo es danach hingehen sollte, wusste ich nicht. Und ich weiß noch, als Kind hat mir das voll Angst gemacht, diese Vorstellung immer weiter zu schrumpfen und dann irgendwann über den Mikrokosmos hinaus und irgendwann in so eine, fast so was Transzendentales, ne? Du wirst so klein, dass du die Welt hinter dir lässt und irgendwo ganz anders bist. Fand ich damals total krass. Und dann habe ich mir vorgestellt, wie man dann als Quinzling im Atommodell festhängt oder wo auch immer. Ist ein interessanter Film, aber ist natürlich so ein 50er Jahre Science-Fiction-Film. Entschuldigung, das war sehr viel Vorwort für eine Top 3, die wir nicht nehmen. Ja, genau. Genauso wie wir die nicht nehmen, die du vorgeschlagen hast. Und zwar, wie viele Bösewichte braucht ein Film zur Hölle? Und die Antwort von Inner Space ist natürlich ja. Genau. Da habe ich ein paar. Hast du ein paar? Ich habe auch ein paar. Ich habe die nochmal gesucht. Ich hatte so das Gefühl, oh, das klingt so salty. Ich mag das, dass es so viele Bösewichte gibt. Und sonst finde ich das immer doof. Ja. Dann hau mal deine Top 3 raus. Also ich habe ich habe Murder on the Orient Express und damit würde ich den Spoiler volle Kanne reinhauen. Also insofern sage ich jetzt nicht mehr viel dazu. Okay, ich sage auch nicht viel dazu, außer aber ich liebe Agatha Christie. Ja. Ich finde Poirot okay, aber ich hasse den Plot-Twist von Murder on the Orient Express. Das ist lame. Ich mag den. Das ist nur ein ganz, ganz kleines Fünkchen unter, es war alles nur ein Traum. Richtig schlecht. Richtig schlechtes Ende. So, und ansonsten, ich bin total begeistert davon, dass es in Gremlins einfach 200.000 Bösewichte gibt. Ich liebe es. Ich finde, dass Herr der Ringe einfach so wahnsinnig viele Bösewichte hat. Wo ich auch nicht ganz sicher bin, ist ja eine Top 3, also wo es auch gut funktioniert. Bei Herr der Ringe bin ich mir gar nicht so sicher, ob das so gut funktioniert, weil es wirklich, es kommt da noch jemand und da noch jemand und da noch jemand. Und das ist irgendwie, ich weiß es nicht ganz genau, ob es das gebraucht hätte. Was Herr der Ringe Storytellingsweise richtig macht, ist, die Bösewichte auf der Welt zu verteilen. Ja, total. Du hast pro Region einen Bösewichten. Genau, irgendwie sowas. Und das funktioniert meiner Meinung nach ganz gut, auch weil trotzdem die Bösewichte miteinander interagieren können. Das Problem bei sehr vielen Bösewichten ist ja oft, dass die nicht richtig interagieren. Dann hast du das Gefühl, ein Held stolpert von Bösewicht zu Bösewicht. Ja. Kill Bill wäre ein Beispiel, wo es so ist. Genau. Wo es aber auch irgendwie cool ist. Und zweites Beispiel, wo ich nicht weiß, ob ich es cool finde. Nee, finde ich eher nervig. Hateful Eight. Selbes Problem wie bei Mord im Orient Express. Mm. Auch der Plot-Twist, wer ist der Bösewicht in unserer Kneipe? Auch so ein Plot-Twist, wo du denkst, lame. Nein, fand ich okay. Fand ich okay. Ich habe noch Spider-Man 3, auch wieder ein Fall, wo du sagst, zu viele Bösewichte. Ja, habe ich nicht mehr genug im Kopf, muss ich sagen. Bei Spider-Man 3 weiß ich es nicht mehr ganz genau. Viele sagen, dass die Geburt dieser Krankheit, dass zu viele Bösewichte in einen Film gepackt werden. Oder der Höhepunkt davon schon. Und Marvel macht das ja jetzt immer in seinen Filmen, dass es mehr als einen Bösewicht gibt. Mhm. Bei Spider-Man 3 waren es 4. Mhm. Das war zu viel. Ja. Und dann habe ich noch auf Platz 1 Hundreds of Beavers. Ach, ja, okay. Aber auch nur, weil wir über den Film geredet haben und Spaß hatten. Aber eigentlich gibt es genau einen Bösewicht, und zwar unseren Protagonisten. Ja, das stimmt. Der Mensch. Und dann habe ich gesagt, nee, das will ich nicht. Ich will nicht die Bösewichte. Das heißt, ihr vergesst jetzt, was wir gerade gesagt haben. Diese Top 3 existiert nicht. Und habe gesagt, Cowboys. Yay. Und dann habe ich 3 Cowboys aufgeschrieben. Und zwar, ich habe 3 Cowboys aufgeschrieben, bevor Johannes gesagt hat, lass uns doch eine Liste machen mit Cowboys, die nicht im Western stattfinden. Das heißt, ich habe jetzt noch eine Cowboys-Liste und eine Cowboys. Oh nein! Wir müssen an der Stelle Cut machen. Ich habe die Liste nicht gemacht. Nach all dem, das bleibt drin. Das bleibt drin. Nein, ich muss jetzt einfach nur Pause machen und die Liste schnell machen, damit wir die machen können. Cut. Okay. Du schneidest das alles raus, was gerade passiert ist, ne? Ja, natürlich. Okay, perfekt. Wir haben wie immer eine seriöse Top-3-Liste heute. Mhm, ja. Ohne ohne große Unterbrechungen oder Ähnliches. Ohne irgendwelche Probleme. Ein Thema, auf das wir uns schnell einigen konnten, und zwar war das Thema Cowboys, allerdings in Nicht-Western-Szenarios. Ja, total wichtig. Natürlich habe ich Western-Szenarios, Flo. Was glaubst du denn? Okay, also pass auf. Wir machen es so. Ich habe meine 3 Western-Cowboys und meine 3 Nicht-Western-Cowboys und danach habe ich noch was, um dieses riesige Top-3-Konvolut, was wir heute erzeugen, zu vervollständigen. Okay. Weil ich hatte nämlich noch eine Idee, aber damit komme ich gleich am Schluss erst. Top 3 Cowboys. Was ist deine Nummer 3? Ich habe auf Top 3, lass mich kurz sortieren, Plor. Ich habe Zurück in die Zukunft 3. Oh, perfekt. Ja, nicht Western. Es ist Western. Es ist ein Science-Fiction-Film. Und wer? Aber es ist großartig, ne? Doc. Okay. Ja, das ist großartig. Also ihr kennt natürlich alle Zurück in die Zukunft, da müssen wir euch nicht abholen groß, aber schaut ihn euch nochmal an, es ist so großartig und wir müssen irgendwann mal ein Special machen mit allen 3 Zurück in die Zukunft. Wir müssen auf jeden Fall mal Zurück in die Zukunft machen, definitiv. Ja. Ja. Mein Platz 3, Michael Madsen, Kill Bill. Ein abgefuckter Typ, der irgendwie die ganze Zeit mit Cowboy-Hut rumläuft und aber eigentlich Klos sauber macht in einem Stripclub und irgendwie sowas hat von einem Cowboy, der in der falschen Zeit gelandet ist und jetzt überhaupt nicht klarkommt. Ja, okay. Ich habe auf Platz zwei, ich mache mal eine Metapher, Taxi Driver, der sich irgendwie als Cowboy in dieser Stadt fühlt. Ich habe das Gefühl, dass er derjenige ist, der als Cowboy Recht und Ordnung wiederherstellen muss. So vom Gefühl her, von der Grundhaltung, den er als Little Punk quasi als Cowboy da durch die Stadt geht. Ja, passt auf jeden Fall. Die Straßen New Yorks werden ja auch als so Wild-West-Szenario gezeigt, wo Recht und Gesetz keine große Rolle spielen. Nein, finde ich total passend. Mein Platz 2, Brokeback Mountain. Echte Cowboys. Ah, okay, ja. Aber nicht in der Zeit des Wilden Westens, sondern im 20. Jahrhundert. Ja. Und vor allem echte Cowboys, die wirklich nicht mit Pistolen darum und Revolvern darum rennen, sondern einfach sich um Tiere kümmern und sich ineinander verlieben. Und großes Thema damals. Oh mein Gott, schwule Cowboys. Was viele konservative Western-Fans auf die Barrikaden gebracht hat, aber ein wirklich tolles, beeindruckendes Drama. Schön, ja. Wirklich ein sehr schöner Film. Ich habe auf Platz 1 Doctor Who. Okay, welchen? Es gibt bestimmt zig Cowboy-Szenarios bei Doctor Who, oder? Nein, es gibt nicht so viele. Es ist ja eine britische Serie und deswegen ist das eher nicht so das große Thema. A Town Called Mercy. So heißt die Folge von Doctor Who mit meinem Lieblingsdoktor, der Elf. Und der ist einfach eine großartige Folge, die wirklich sehr westernmäßig. Und als echter Nerd musst du beim Doktor auch einfach die Zahl sagen, damit keiner, der nicht Ahnung von Doctor Who hat, weiß, wer das jetzt ist, welcher Schauspieler oder welcher Doc. Die Elf, ihr wisst alle Bescheid. Also was soll ich sonst sagen? Ja, Matt Smith. Okay. Und er kommt da in diese Stadt und da geht's. Es ist ein bisschen, mich erinnert die Folge ein bisschen an Rango, den wir auch besprochen haben, wo es um diese Wasserproblematik geht und so. Ah, ja, okay. Also gute Folge von Doctor Who. Ich bin großer Doctor Who-Fan und ich weiß nicht, ob ich euch das verkaufen muss. Hört euch vielleicht eine Folge an, wo wir Doctor Who besprechen. Dann kriegt ihr ein bisschen nahegebracht von mir, warum ihr Doctor Who lieben müsst. Ist das derselbe Doktor wie aus der Christmas-Episode, die wir geguckt haben? Ah ja, das war auf jeden Fall ein witziger Doktor. Und ich fand ihn cool, weil der mit so Heldenklischees ein bisschen gebrochen hat, weil er so sehr verspielt war. Und genau. Okay, cool. Mein Platz 1 ist Westworld. Gilles Brynard als mörderischer Cowboy-Roboter, der in einem Vergnügungspark Amok läuft. Ja. Aber natürlich auch die Serie Westworld, die tatsächlich, der Film ist wirklich gut, aber die Serie bringt das ganze Szenario nochmal auf ein ganz neues Level. Vor allem Staffel 1 dieser Serie ist unglaublich gut, mit krassen Plot-Twists, toller Erzählhaltung, spannenden Themen und vor allem einem wirklich düsteren Menschenbild. Ja. Weil in der Originalserie laufen die Roboter amok und erschießen die armen Menschen, die nur ein bisschen Spaß haben wollten im Originalfilm. Und in der Serie ist es so, dass es diesen Roboter-Freizeitpark gibt und die Menschen reisen dann nur hin, damit sie vergewaltigen und morden können. Es ist wirklich abartig. Es ist wirklich hart. Krasse Serie, sehr, sehr gut gemacht. Ich hätte als Honorable Mention noch Once Upon a Time in Hollywood. Oh ja. Brad Pitt mehr oder weniger als Cowboy da durchläuft. Das ist schon sehr gut gemacht. Um dann zumindest noch meine 3 echten Cowboys in den Ring zu werfen. Ich habe Nobody genommen. Wir haben über Mein Name ist Nobody auch ein toller Cowboy. Ja, total. Clint Eastwood in The Good, The Bad and The Ugly ist einfach ein Klassiker und ich gehe auf diese Art von Cowboy. Ja. Und ich... Django Unchained ist wirklich ein guter Cowboy-Film. Und das stimmt. Und ich habe dann Dr. King Schultz genommen. Nicht unseren Django, der natürlich der geile Held in diesem Film ist. Ja. Aber ich finde, hier ist der Sidekick. Ja, ja, ja, ja. Christoph Waltz, oder? Christoph Waltz ist einfach eine so geile Rolle und Christoph Waltz ist halt einfach auch Gott. Ja. Und so krass cool Jamie Foxx in diesem Film ist, Christoph Waltz ist einfach ja. in dieser suffisanten Art als, mhm. als Dr. Cowboy geil. Ja, ja. Okay, ich hatte ganz kurz überlegt, als wir dieses Hin und Her hatten, Leute, wir haben das über WhatsApp, haben wir uns Ideen zugeworfen. Mhm. Und dann habe ich überlegt, ah, ich will irgendwas anderes, ich weiß nicht so genau. Und dann dachte ich kurz, lass uns keine klassische Top 3 machen, sondern lass uns einfach ein Fuck, Marry, Kill machen. mit den Figuren aus Die Reise ins Ich. Und damit was? Übergebe ich an dich Fuck, Marry, Kill. Alle Figuren aus Die Reise ins Ich, du hast freie Hand. Was wen nimmst du? Du musst kurz das Konzept den Leuten erklären, weil unter Umständen sind Leute dabei, die dieses Konzept nicht kennen. Fuck, Marry, Kill, du hast eine Reihe von Personen und du musst dich entscheiden, wen du ficken willst, wen du heiraten willst und wen du töten willst. Und das ist schon alles. Und ich gebe dir ja nicht nur 3 zur Auswahl, sondern ich gebe dir einen ganzen Cast an illustren Figuren zur Auswahl. 20, 30 Leute, die wir da drin haben. Du findest bestimmt zu jeder Kategorie jemanden. Ja, den Cowboy-Fuck. Aber natürlich. Was sonst? Also ich bin gerne auch beim Dreier dabei mit Mac Ryan, aber ja, sehr ja, gerne. Fuck Cowboy. Klar, okay. Super, da sind wir uns schon mal einig. Mary Mac Ryan dann. Auf jeden Fall bin ich auch bei dir. Natürlich. Die Einzige, die ein bisschen Verstand hat in diesem Film. Ja. Kill Dennis Quaid, weil er keinen Sauerstoff mehr bekommt. Stimmt. Weil du zu sehr mit dem Sex und Richtig. Der Hochzeit mit Mac Ryan und dem Cowboy beschäftigt genau. bist, muss Dennis Quaid ersticken. Ja, ich würde den langweiligen Weg wählen und sagen einfach so, Mr. Igo, die Welt muss von diesem Typen befreit ja, werden. Okay. Der ist wirklich gruselig. Na gut, okay. Und damit zurück in den Film. Ja, zurück in den Film Inner Space. Das war unsere Top 3. Ja, wir haben nicht mehr viel zu sagen, oder Blur? Was gibt's über diesen Film zu sagen noch? Unsere Top 3 war heute genauso aufgeräumt, wie dieser Film ist. Ein tierisches Vergnügen. Wirklich. Wenn ihr auf 80er Jahre B-Movie-Action-Flicks steht, die gut viel Production-Value haben, er macht unglaublich viel Spaß und du hast das ja schon mit dem Achselzucken gesagt. Ja, es ist natürlich irgendwie voll in dieser Lane, dieser 80er-Jahre-Filme. Ich habe auch das erwartet, aber ich kann es mir nicht erklären. Ich habe das Gefühl, dass er ganz weit hinten ansteht, was diese Filme betrifft. Es gibt ja viele Filme, die in diesem Bereich sind, die diesen, haben wir ja vorhin besprochen, ne? Es gibt ja diese typischen 80er-Jahre-Filme, die so ein bisschen dieses Mittier-Ding haben. Ja. Und ich find's toll, dass es das gibt und dass es das oder damals gab, weil inzwischen sind ja diese mittleren Filme gar nicht mehr so existent. Aber irgendwie, weiß ich nicht, der stinkt so viel ab gegen die anderen Sachen und irgendwie, weiß ich nicht, danach kommt bei mir so ein Achselzucken und ich denke, habe ich morgen wieder vergessen. Das finde ich so schade, weil ich finde, der steht über so viel drüber, einfach weil er in so vielen Momenten so viel bizarrer ist, so viel alberner ist, so viel selbstironischer und selbstbewusster ist als dieses 80er-Action-Kino sonst. Vielleicht kann ich mich in die 80er nicht mehr so reinversetzen. Vielleicht ist es das. Vielleicht, ich glaube natürlich, um diesen Spaß dran zu haben und diese Ironie würdigen zu können, muss man das Original auch irgendwie zumindest ein bisschen mögen. Ja, und auch ein bisschen kennen. Ja, du kennst es, ja, du kennst ja die Tropes. Ich kenne das, ja. Aber vielleicht muss man zu den Originalen nicht nur sagen, man kennt sie, sondern man hat sie auch, hat eine nostalgische Verbindung dazu. Weil die habe ich wirklich nicht, weil ich in den Jahren, ich hab keinen Fernseher gehabt, ich habe mich nicht großartig mit irgendwelchen Actionfilmen auseinandergesetzt. Ich habe durch dich erst Kommando gesehen. Das ist alles nicht meine Kindheit. Und vielleicht ist das über diese Ecke ein bisschen das Problem. Vielleicht. Für mich ein absoluter Muss-man-sehen-Film. Einer der besten Blockbuster-Action-Fantasy-Science-Fiction- Whatever-Mash-Ups der 80er-Jahre. Nein. Von den Cartoon-Sounds bis zum Cowboy, alles ist grandios an diesem Film. Du drehst das jetzt nur auf, damit du mir eins reinwürgen kannst. Nein, das stimmt da gar nicht. Ich habe dir den Film vorgeschlagen. Es ist ein absoluter Muss-man-sehen-Film. Wenn ihr auf spaßige, bizarre Unterhaltung steht und ein paar Action-Tropes aus den 80ern abkönnt, gönnt euch diesen Film. Okay, vielleicht ist es so rum. Ihr müsst diesen Film gucken, damit ihr auf eine von unserer beiden Seiten kommen könnt. Ja. Damit ihr uns schreiben könnt, ja, so geil war der Film auch nicht, Plor. Denn wenn es einen großen Diskurs in unserer Zeit gibt, der die Gesellschaft spaltet, dann ist es die Frage, ist Inner Space ein guter Film? Genau, das ist die wichtige große Frage für unsere Gesellschaft heute. Ja, und das ist wirklich, da gibt es auch nichts dazwischen, da muss man sich positionieren. Das ist quasi, sorry, der Israel-Palästina-Konflikt des 80er-Jahre-Action-Kinos. Und damit euch wie immer, vielen Dank fürs Zuhören. Es ist großartig, dass ihr da seid und mit uns diesen Weg geht. Und wenn es auch mal eine Achterbahnfahrt ist, wie in diesem Fall. Und wenn ihr wissen wollt, was Johannes mir nächste Woche gibt, dann bleibt einfach noch dran, hört euch den Jingle noch an und dann geht's in die besseren Gefilde hinaus. Bis dahin, ciao. Bis dann, ciao. So, Plor, wir haben da noch was. Ich habe da etwas für dich. Wir reisen ins Jahr 1986. Oh, wieder 80er? Ja, weil wir gerade so dabei sind und ich gedacht habe, meine Güte, jetzt hast du mir den hier gegeben. Das war der letzte, nein, das war nicht der letzte Dreck. Nein, das stimmt nicht. Aber, aber es war wirklich nicht das, was ich gehofft habe, was es sein würde. Ich gebe dir etwas, von dem ich hoffe, dass du voll reingehen kannst, obwohl du nicht der große Musical-Fan bist. Oh, Musical, ja! Wir machen ein Musical und zwar Little Shop of Horrors. Und der kleine Horrorladen. Und dann sind wir doch wieder in dieser 80er Jahre Silliness-Ecke, ne? Ganz genau. Und der macht es halt richtig. Und deswegen gucken wir den jetzt. Geil. Und fast die gleiche Zeit, ne? Es ist fast die gleiche Zeit und es sind absurde Sachen. Ich sage dir, du bist in on the right. Ich weiß nicht, wann hast du das letzte Mal gesehen? Es ist lange her. Ja? Es ist auch kein Film, den ich oft gesehen habe. Also ich werde ihn tatsächlich gucken. Also ich weiß natürlich noch, was grundsätzlich passiert. Aber ja. Nein, ich bin tatsächlich sehr unvorbereitet. Und schön. Ich freue mich total drauf. Also ich weiß, dass ich diesen Film mochte, als ich ihn gesehen habe. Das ist schon mal gut. Das sind gute Voraussetzungen. Und ich weiß, dass ich ihn auch mehr als einmal gesehen habe, aber es ist wirklich schon lange her. Okay. Wir werden deine Verbindung zu Musicals nochmal auseinanderklamüsern wahrscheinlich. Oh ja, machen wir. Und wir schauen mal, was die menschenfressende Pflanze zu bieten hat. Ich bin sehr gespannt. Sehr Bis dahin, ciao. Bis dahin, ciao.